Franz Nabel, das Grab des Lebendigen oder die Ortliebschen Frauen, Studie aus dem kleinbürgerlichen Leben, gelesen von Schalkmar. Kapitel 4 – Die andere Welt. Die schwere Erschütterung, die nicht nur Walter durch den plötzlichen erfolgten Abbruch seines Verkehrs mit Olga Clermont, sondern auch die Ortliebschen Frauen durch diesen Verkehr selbst und durch ihren Kampf gegen ihn erlitten hatten, war wenigstens nach außen hin durchaus von keiner so nachhaltigen Wirkung begleitet, wie es im Verhältnis zu der Tiefe der vorhergegangenen Aufregungen wohl zu erwarten gewesen wäre. Walter wusste ja nicht, auf welche Weise in Wahrheit sein geheimes, schmerzliches Glück zerstört worden war. Und sein Glaube an die Güte und Vollkommenheit des jungen Mädchens wurzelte in einem so festen Boden, dass auch nur die Möglichkeit des Gedankens, sie habe aus Laune oder Überdruss ihren freundlichen Beziehungen ein so jähes Ende bereitet, ihm immer fern blieb. Es mussten wohl sehr ernste, schwerwiegende Gründe gegen die ihr bestes und herzliches Wollen nichts ausrichten vermochte, sie und ihre Mutter zu der plötzlichen Abreise bewogen haben. Und gerade der Umstand, dass sie ihm kein Wort, keine Zeile zum Zeichen hinterlassen hatte, weckte in ihm die leise Zuversicht, sie könne eines Tages doch wieder zurückkehren und ihm von Neuem ihre Güte erweisen. Dieser Gedanke aber beruhigte und erwärmte ihn viele Wochen und Monate lang, und wohl erst mit der Erinnerung an die so glücklich verlebten Zeiten selbst begann auch die Hoffnung auf eine Wiederkehr allmählich zu verblassen. Dabei regte sich jetzt, da er schon nach den ersten Schritten durch ein gehässiges Schicksal aus dem Garten des Lebens vertrieben, den engen, häuslichen Kreis wieder betrat, zugleich ein Gefühl in ihm, als sei diese kurze Begegnung doch ein Irrtum oder vielleicht gar ein Unrecht gewesen. Ja, manchmal wollte es ihm beinahe scheinen, als habe er an einer drohenden Gefahr vorbei den Weg zur Ruhe und zum Frieden wieder gefunden. Zum ersten Mal war diese Empfindung an jenem Tag in ihm lebendig geworden, an dem seine Mutter zu der Oberstin Clermont hinausfuhr, um ihn seiner Freude zu berauben, während Josephine den Ahnungslosen nach einer langen Zeit feindseligen Zurückhaltung bat, er möge die Tür seines Zimmers offen lassen, damit sie wieder mal sein Spiel und seinen Gesang hören könne. Und als ihm dann sein großes Leid widerfuhr und die Tage der ersten, tiefsten Niedergeschlagenheit und Stumpfheit vergangen waren, wiederholte und verstärkte die Empfindung des Zurückgefundenhabens und Geborgenseins sich immer mehr und mehr, und das sehnsüchtige, beinahe wahllose Verlangen nach irgendeinem Ersatz ließ den Reiz des neuentdeckten, gleichsam schon verloren geglaubten häuslichen Zusammenlebens mit erhöhter Macht auf ihn einwirken. Es erging ihm auf diese Weise nicht anders als der jüngeren Schwester, die den Schmerz über den Verlust ihres Verkehrs mit dem Herrn Nikolai und ihrer erträumten Zukunft gleich ihm einer unbewussten Überschätzung aller jener Dinge, die ihr durch das Ausscheiden aus dem engen, gemeinsamen Kreise verloren gegangen wären, zu übertäuben und erträglich zu machen suchte. Dazu gesellte sich noch eine Reihe von Umständen, die nun allmählich in sein bisheriges, äußeres Leben verändernd eingriffen und die, wenn sie ihn auch nicht gerade zu erschüttern oder innerlich zu berühren vermochten, doch einer gewissen ablenkenden Wirkung keineswegs entbehrten. Es waren dies die mit erneutem Eifer vorbereitete und glücklich bestandene Schlussprüfung in der Handelsschule, die Vorstellung bei dem gütigen Jugendfreunde des verstorbenen Großvaters, der sein der Mutter gegebenes Versprechen treulich erfüllte, und zuletzt der Antritt der erhaltenen Stellung und die dadurch notwendig werdende Berührung mit einer fremden, völlig ungewohnten Umgebung. Allein auch die Frauen glitten nach unverhältnismäßig kurzer Zeit in ihre nur unterbrochenen, jedoch durchaus nicht zerstörten, früheren Gepflogenheiten zurück. Und wenn die Inspektorin und Josephine auch keine eigentliche Genugtuung darüber empfinden konnten, dass es ihnen gelungen war, Walters Verkehr mit dem Fräulein Clermont zu hintertreiben, so war doch die Freude über den Wiedergewinn des lang entbehrten Zusammenlebens so groß, dass sich die leichte Entfremdung, die an jenem Sonntag bei der kläglichen Heimkehr des jungen Menschen zwischen ihnen aufzusteigen drohte, nur allzu bald verlor. Es mochte ihnen ähnlich zumute sein, wie vor vielen, vielen Jahren nach dem Tod des Inspektors, als sie sich plötzlich der Gefahr gegenüber sahen, die liebe alte Wohnung verlassen zu müssen, und als sie dann, sobald sie die Grundlosigkeit ihrer Befürchtungen erkannten, in ihrer kindischen, zitternden Freude den Schmerz über den Verlust des Vaters und über die Lücke, die dadurch in ihr gewohntes Leben gerissen wurde, beinahe völlig vergaßen. Nur in ihnen wohl nicht klar bewusster, aber doch heimlich geahnter Unterschied bestand zwischen ihren damaligen und ihren heutigen Empfindungen. Der Tod des Vaters und die damit verbundenen Folgen waren ein Ereignis, das in der gleichen Weise kein zweites Mal mehr eintreten konnte. Die Gefahr dagegen, die durch Walter über sie und ihren Kreis gebracht worden war und die sie für dieses Mal beseitigt hatten, konnte sich früher oder später wiederholen und sie durften sich vor ihr niemals gänzlich geborgen glauben. Allein in ihrem jetzigen Behagen wollten sie an so ungewisse Dinge noch nicht denken und die gleichen Umstände, die auf Walter selbst ihre ablenkende Wirkung ausübten, ließen auch ihnen einstweilen keine Zeit, sich solchen Erwägungen über möglicherweise noch bevorstehende Kümmernisse hinzugeben. Sie freuten sich mit ihm zugleich über die erfolgreich bestandene Prüfung und nahmen eine jede nach ihrer Art Anteil an dem Beginn und an der Weitergestaltung der bescheidenen Laufbahn, die sich nun vor ihm eröffnete. Die Mutter in unruhiger, ängstlich verfolgender Erwartung, dass ihr die Zukunft des Sohnes gewissermaßen eigenmächtig auf einen bestimmten Weg gedrängt hatte und den anderen, vor allem der älteren Tochter gegenüber, dafür die Verantwortung trug. Josephine, obgleich sie für den Bruder Leben geopfert hätte und ihm, freilich in ihrer namenlos selbstsüchtigen Weise, nur das Allerbeste wünschte, in der heimlichen Hoffnung der Plan der Mutter könnte doch auf irgendeine Weise misslingen und sie könnte so Gelegenheit finden, die alte Frau für ihre Eigenmächtigkeit und für die lange verschwiegene Bekanntschaft mit einem fremden, nicht im Kreise angehörigen Menschen zur Rechenschaft zu ziehen und Anna, einzig und allein von dem Verlangen erfüllt, die kommende Zeit möge Walter so glücklich wie möglich machen und ihnen allen dabei durch ihre Ruhe erhalten. Und als sie schließlich sahen, dass er sich in seinem neuen Leben ganz leicht zurechtfand, vielleicht ohne übermäßige Befriedigung, aber gewiss auch ohne es als störende Last zu empfinden, waren sie von Herzen froh. Denn ihre Wünsche vereinigten sich ja doch nur in dem einen Gedanken, den Sohn und Bruder zufrieden zu wissen. Und selbst Josephine verzichtete um diesen Preis gern auf die Genugtuung, die Mutter ihre kleinlichen Bosheiten fühlen zu lassen. So spann sich ihr Leben eine Zeit lang in der hergebrachten Weise fort, und da Walter seine Art schmerzlicher, schamhafter Scheu, die Frauen aber im Bewusstsein ihrer Schuld, jedem Gespräch über die jüngste Vergangenheit auswichen, war es, als habe sich niemals ein Misston zwischen ihnen erhoben. Der junge Ortlieb ging täglich in sein Büro, so wie früh in das Gymnasium oder in die Handelsschule, nur konnte er jetzt erst die Abende bei seinen Angehörigen verbringen, weil die Geschäftsstunden der Bank, in der er angestellt war, zu vorgerückter Nachmittagszeit schlossen. Allein die Frauen wussten, dass er nun wieder ihnen allein gehörte und schickten sich in diese kleine Verschiebung geduldig und ohne darin einen Eingriff in ihre ängstlich gehüteten Rechte zu erblicken. Neben den verschiedenen anderen Nichtigkeiten, die ihr Dasein ausmachten und von denen sie nun durch keinerlei Sorgen mehr abgelenkt wurden, nahmen sie jetzt wieder mit gesteigertem Eifer und Vergnügen das boshafte Geklatsch über ihre Nachbarn auf. Und auch hier kamen ihnen die äußeren Umstände ganz ordentlich zu Hilfe. Die über ihnen wohnende Partei, ein altes, alleinstehendes Ehepaar, das ihnen trotz ihrer Kunstfertigkeit die harmlosesten Vorfälle zu verabscheuungswürdigen Niederträchtigkeiten aufzubauschen, nur höchst spärlichen Anlass zu übler Nachrede bot, übersiedelte. Und statt seiner mietete eine Witwe namens Kranzler mit ihrer Tochter die verlassene Wohnung. Der Einzug der neuen Partei war für die übrigen Bewohner besonders, aber für die beortliebschen Frauen ein Ereignis von hervorragender Bedeutung. Und die Dinge, die sie bei dieser Gelegenheit zu sehen bekamen, rechtfertigten ihre Erwartungen nicht nur in vollstem Maße, sondern übertrafen sie sogar um ein beträchtliches. Die verschiedenen Einrichtungsgegenstände, die unter der Aufsicht eines entsetzlich schlumpigen, allen handgreiflichen Späßen der Backer zugänglichen Dienstmädchens aus der Tiefe des Möbelwagens ans Licht gebracht wurden, waren ein merkwürdiges Gemenge von kläglichem Hausrat, dessen sich auch die ärmste Partei schämen konnte, und von scheinbar prunkvollen Möbelstücken, Teppichen und Vorhängen, die sich allerdings in einem Zustand jämmerlicher Verwahrlosung befanden. Diese Wohnungsausstattung allein, die gleich am ersten Tage der gesamten Nachbarschaft gewissermaßen zu öffentlichem Einblick unterbreitet wurde, hätte vollständig genügt, die beiden Besitzerinnen in den Augen der ortliebschen Frauen als gänzlich verkommene, jeder Schandtat fähige Geschöpfe zu brandmarken. Aber schon sehr bald stellte es sich heraus, dass die Witwe Kranzl und ihre Tochter auch, was ihr eigenes Wesen und Aussehen anlangte, mit der verlotterten Pracht ihres Eigentums in völligem Einklang standen. Frau Kranzler, ein Weib von höchst gemeinem Äußeren und Benehmen, das wohl erst vor kurzer Zeit aus den dürftigsten Verhältnissen in ein besseres Leben emporgekommen sein mochte, verriet sogleich auf den ersten Blick eine ausgesprochene Ähnlichkeit mit den verschiedenen Einrichtungsgegenständen ihrer Wohnung, denn sie trug, wo immer sie sich zeigte, aus sehr kostbaren, schönen Stoffen verfertigte, vermutlich von der Tochter abgelegte Kleider, die sie ihrer eigenen Erscheinung durch eine Auflage von Schmutz und reichlich Fetzenhaftigkeit anzupassen suchte. Die Tochter selbst, ein ungewöhnlich hübsches Mädchen, war zwar, sobald sie das Haus verließ, stets tadellos, nur vielleicht ein wenig auffallend gekleidet, sollte sich aber nach Aussage irgendwelcher durchaus zuverlässiger Augenzeugen innerhalb ihres heimischen Kreises in dem gleichen Aufzug bewegen wie ihre Mutter, dank ihrer Jugend und ihrer körperlichen Vorzüge, darin aber nicht so widerwärtig wirken. Dass mit ihrer Umgebung und ihrem Aussehen auch das ganze Leben der beiden Frauen übereinstimmte, konnte wohl nicht verwundern. Das junge Mädchen besuchte eine Theaterschule und bildete sich nach der Meinung der einen zur Sängerin, nach der Versicherung der anderen zur Tänzerin aus. Außerdem empfing sie mit Vorwissen der Mutter häufig Herrenbesuch, wobei dahingestellt blieb, ob die Besucher in allen Fällen ein und derselbe war, und veranstaltete bis tief in die Nacht hinein währende Unterhaltungen, an denen eine Anzahl von Mitschülerinnen und die dazugehörigen männlichen Gegenspieler teilnahmen. Bei diesen Vergnügungen ging es, wie im Hause gemunkelt wurde, angeblich höchst ruchlos, gewiss aber, denn das konnte und musste jedermann hören, sehr lebhaft und lärmend zu, so dass die übrigen Inwohner sich schließlich veranlasst sahen, gegen die unerwünschte Ruhestörung Einspruch zu erheben. Allein, sie hatten nicht viel Glück damit, da die männlichen Teilnehmer an den Gelagen es verstanden, sich Gunst des Hausbesorgers in reichstem Maße zu erkaufen. Immerhin wurde erzielt, dass das besonders lästig empfundene, über die 10. Abendstunde hinaus andauernde Musizieren und Singen ein Ende nahm, weil der Hausmeister den Frauen erklärte, es sei gegen die gesetzliche Verordnung und könne unter Umständen einen seine eigene Widerstandskraft übersteigenden Eingriff seitens der Hausverwaltung herbeiführen. Seltsamerweise standen die Inspektoren und ihre Töchter diesen Ereignissen anfangs völlig ratlos gegenüber. Die Vielgestaltigkeit des von der neuen Partei erregten Ärgernisses verwirrte sie offenbar, und beinahe hatte es den Anschein, als würden sie gerade dadurch, dass diesmal ein berechtigter Anlass zur Entrüstung vorlag, zum Verstummen gebracht. Doch schon nach kurzer Zeit der Betäubung fanden sie ihre Besinnung wieder, und nun waren sie nicht nur die eifrigsten unter der Menge der übrigen Bewohner, die den kühl abweisenden, seine Machtlosigkeit beteuernden Hausbesorger mit Beschwerden und Klagen bestürmten, sondern sie eröffneten auch auf eigene Faust eine Art Kleinkrieg, indem sie bei allzu gesteigertem Lärm mit dem Besenstiel gegen die Zimmerdecke klopften oder wohl gar in höchste Empörung auf die längs der Hofseite sich hinziehende offene Laube hinauseilten und von dort weit über das Geländer geneigt und das Gesicht nach oben gekehrt ihre Zurechtweisungen ohne jede Vermittlung anzubringen suchten. Freilich war ihnen für gewöhnlich kein besonders schmeichelhafter Erfolg beschieden, denn ihr Klopfen wurde meist mit einem geradezu jubelnden Geheul oder mit dröhnendem Klaviergehämmer beantwortet. Ihre persönlichen Anrufungen dagegen, mit außerordentlich schwungvollen Rückäußerungen der Witwe Kranzler. Und weil sich die Nachbarn, die trotz ihrer Bitterung gegen die Ruhestörer, der Inspektorin und den beiden Mädchen ihre Klatschsucht nicht vergessen konnten, an diesen Auftritten herzlich belustigten und ihre Genugtuung durchaus nicht verhehlten, wenn die Mutter der angehenden Künstlerin in ihre ursprüngliche Gemeinheit zurückfiel und die ortliebsten Frauen in der unflätigsten Weise abfertigte, verzichteten diese schließlich auf ihre öffentlichen Angriffe und trösteten sich mit dem Gedanken, es sei ihr nicht würdig, sich mit so minderwertigen Leuten gemein zu machen. Umso eifriger und schonungsloser saßen sie zwischen ihren Verwänden über die beiden Feindinnen zu Gericht, und die Schandtaten, die sie ihnen andichteten, und die Strafen, die sie ihnen dafür in den Hals wünschten, ließen ihre früheren Ausfälle gegen die anderen Hausgenossen, ja selbst ihre Zornesausbrüche gegen die Oberstin Clermont und gegen Olga, als harmlose Betrachtungen, wenn nicht gar als liebenswürdige Schmeicheleien erscheinen. Auch vor Walter, der nun wieder seine ganze freie Zeit in ihrer Mitte verbrachte, legten sie sich keine Mäßigung auf. Und nun zeigte es sich, wenigstens für ihn selbst, dass ihre Gemeinsamkeit doch keine ganz unbedingte mehr war. Er konnte ihrem Gespräch nicht mit so unbeteiligtem Behagen zuhören wie früher und musste immer wieder an jenen Abend denken, an dem er die Nachricht von seiner Einladung zu Fräulein Clermont nach Hause gebracht hatte und an die dadurch hervorgerufenen, übelwollenden Äußerungen der Mutter und der älteren Schwester. Und obwohl ihm nichts ferner lag als ein Vergleich der Damen in der Villa mit der Theaterschülerin und der Witwe Kranzler, machten die völlig unbeherrschten Auslassungen der Frauen, denn auch Anna konnte in diesem Falle die ihr innewohnende Familieneigentümlichkeit nicht verleugnen, doch jedes Mal den Eindruck von etwas Ungerechtfertigten und Widerwärtigen auf ihn. Er war dem jungen Mädchen bei seiner nachmittäglichen Heimkehr aus dem Büro schon wiederholt auf der Stiege begegnet, ohne es bei dieser Gelegenheit mehr zu beachten als irgendwelche anderen Hausbewohner. Ja, er streifte es kaum jemals mit einem Blick, da er in seiner Scheu und Unbeholfenheit die Empfindung hatte, auf diese Weise selbst ungesehen an ihr vorbeizukommen. Eines Tages aber, als er wieder auf der Treppe mit ihr zusammentraf, wollten sie beide gleichzeitig zuerst nach rechts, dann nach links ausweichen, und wie er während dieses Herumtanzens unwillkürlich zu ihr aufsah, lachte sie ihn so vergnügt an, dass er den Hut zog und einige Worte der Entschuldigung stammelte. Er tat es vielleicht ganz absichtslos, vielleicht auch in dem unbewussten Verlangen dadurch, die ihm so qualvollen Feindseligkeiten seiner Angehörigen ein wenig auszugleichen. Jedenfalls dankte sie ihm sehr freundlich und blieb ein paar Augenblicke mit ihm stehen. Sie sind der junge Herr Ortlieb, nicht wahr? Ja, Fräulein. Ich kenne ihn ja schon vom Sehen. Sie sind doch derjenige, der was unter uns immer Gitarre spielt und dazu singt. Ja, allerdings. Seine Verlegenheit steigerte sich merklich. Es wird sie doch nicht belästigen. Ui, egal, was fällt Ihnen denn ein? Da machen wir bei uns herum ja einen ganz anderen Krawall. Aber dies muss Ihnen ja nicht erst sagen. Die Frau Mama und die Fräulein Schwestern haben's eh damisch scharf auf uns. Er drückte seinen Hut, den er noch immer nicht aufgesetzt hatte, ratlos gegen die Brust. Sie müssen vielmals entschuldigen, Fräulein. Diese ewigen Misshelligkeiten sind mir so peinlich. Aber die Mutter und meine ältere Schwester sind etwas kränklich und regen sich über alles gleich furchtbar auf. Sie machte eine wegwerfende Handbewegung. Aber gängern's, was brauchen Sie Ihnen da erst lang entschuldigen? Sowas kommt in den besten Familien vor. Mir ist die Geschichte selber nicht besonders angenehm, aber bei meinem Beruf geht's halt einmal nicht anders. Ich bild mir nämlich fürs Theater aus. Na ja, natürlich. In so einem Haus wird ja gleich alles bekannt. Übrigens, es ist ja doch nichts Schlechtes dabei. Mein Gott, woher denn? Die Leute werden auch ganz andere Sachen von mir reden. Sie schob geringschätzig die Unterlippe vor. Von mir aus? Aus sowas darf sie uns auch nichts machen. Und dann plötzlich den Ton wieder wechselnd. Also, was ich hab sagen wollen. Ich muss halt jeden Tag fleißig singen und üben, wissen's, dass ich nicht rauskomme. Ja, ja, das ist doch selbstverständlich. Und dass am Abend manchmal ein paar Leute zu mir kommen und ein wenig an Remasuri machen, das gehört halt zu meinem Geschäft. Naja, unser einer muss schauen, dass er recht viel Bekanntschaften hat. Beim Theater weiß man nie, ob man nicht mal gerade wen braucht. Walter nickte verständnisvoll. Es ist nicht nur beim Theater so. Sie war über seine Zustimmung scheinbar sehr erfreut. Gönns, heutzutage muss der Mensch eine Protektion haben, wenn er was erreichen will. Es geht schon mal nicht anders. Und da darf man sich halt mit den Leuten nicht verderben. Sie sind in einem Geschäft angestellt, nicht wahr? Ich bin Bankbeamter, ja. Ist auch ein sehr schöner Beruf. Wenn man Glück hat und Bankdirektor wird, nachher ist man verpflegt. Und strapazieren braucht man sich auch nicht viel. Das ist eine Hauptsache, wo es nicht ganz gesund sind. Dabei deutete sie mit dem Kopf nach seinem Fuß, den er ihrem Blick auf irgendeine Weise zu entziehen suchte. Aber gängens, machen Sie ihnen nichts draus. Wenigstens brauchen Sie nicht zum Militär gehen. Ist auch was wert. Haben Sie die Geschichte schon mit aufs Feld gebracht? Ja, allerdings. Nur als dann. Dann müssen Sie es eh schon gewohnt sein. Es hat halt jeder sein Kreuz. Und es ist nur allerweg gescheiter, wenn es ihm nur beim Haxelt erwischt als... Fräulein Kanzlerin unterbrach sich mit einem verächtlichen Achselzucken. Ah was, es nutzt eh nix. Hauptsache ist, dass sie noch aus unserem Krawall nichts draus machen und dass wir nicht böse sind. Ach Gott, woher denn, Fräulein? Und wissen's was? Wenn sie mir grad nichts Gescheiteres zu tun haben, setzen sie ihnen mit ihrer Gitarre zum offenen Fenster und singen sie mir doch was vor, ja? Sie lachte plötzlich wieder laut auf. Dies ist eigentlich ein Mordhetz. Jetzt werde ich gerade immer lachen müssen, wenn ihre Frau Mama und das Freundenschwester von meiner verehrten Frau Mutter zum Käppeln anfangen. Nun ja, weil ich drauf denken wir, dass wir zwar uns nichts draus machen und eigentlich ganz gut vertragen. Sie streckte ihm die Hand entgegen. Aber jetzt muss ich schauen, dass ich weiterkomme. Hat mich sehr gefreut, ihre Bekanntschaft zu machen. Adieu, Herr Ortlieb. Und bevor er noch irgendetwas erwidern konnte, war sie immer zwei Stufen zugleich nehmend die Treppe hinabgeeilt und in einer Wendung des Stiegenhauses verschwunden. Von nun an grüßten sie einander bei jeder Begegnung und manchmal blieben sie auch eine Weile stehen, um ein paar gleichgültige, freundliche Worte zu wechseln. Der Mutter und den Schwestern gegenüber wagte von seiner Bekanntschaft mit dem Fräulein Kranzler nichts zu erwähnen. Er hatte zwar die undeutliche Empfindung, dadurch ein Unrecht zu begehen, aber wenn die drei Frauen in seiner Gegenwart über die Witwe und ihre Tochter wieder erbarmungslos zu Gericht saßen, dann gewährte ihm der Gedanke, wenigstens seinerseits mit einer der geschmähten Personen in gutem Einvernehmen zu leben. Doch eine unleugbare Genugtuung ließ ein tiefes Unbehagen über die Unaufrichtigkeit gegen seine Angehörigen nicht in ihm aufkommen. Nur vermochte er sich, so oft er mit dem Mädchen zusammentraf, einer gewissen Unruhe nicht zu wehren, und horchte ängstlich auf jeden Schritt und jeden Laut, obwohl kaum zu befürchten war, dass um diese Zeit jemand von seiner Familie die Wohnung verließ. Die anderen Hausbewohner bereiteten ihm keine Sorge. Er wusste, dass weder die Mutter noch die Schwestern jemals mit einem Menschen sprachen und dass ihnen seine Heimlichkeiten auf diesem Weg schwerlich verraten werden konnten. Als die jungen Leute wieder einmal auf die Stiege zusammenstanden und plauderten, meinte das Fräulein Kranzler unvermittelt, »Wissen Sie, Herr Ortlieb, das ist eigentlich nicht in Ordnung, dass alle nur zu Hause umeinander hocken. Allerhand Achtung vor Ihrer werten Angehörigen, aber so ein junger Mensch wie Sie...« Sie hatte ähnlich wie Olga Clermont die Gewohnheit, ihn während des Redens unausgesetzt anzusehen und obgleich es gewiss mit einem sehr gutmütigen Ausdruck geschah, konnte er aus einem unerklärlichen Gefühl heraus ihren Blick doch niemals aushalten. So schlug er auch jetzt, während er langsam die Schultern hob, die Augen nieder. Was sollte ich denn sonst machen? Jesus, na! Sie klatschte in komischer Verzweiflung die Hände zusammen. Haben Sie denn gar keine Bekannten, die ihn ein bisschen aufmischen könnten? In Ihrem Büro musst du jungen Leuten genug geben. Oh ja, das schon. Nur als dann. Und es sind gewisse liebe und nette Menschen dabei. Warum schließen Sie ihn denn nicht an? Ach, das geht doch wohl nicht. Das Herumsitzen in Kaffeehäusern macht mir kein Vergnügen. Und sonst... Es gibt da ja noch andere Unterhaltungen für so junge Leute. Ja, gewiss, aber es kostet ihn einige Mühe, selbst darauf hinzuweisen. Dabei steht mir eben ein Leiden im Weg. Sie warf einen flüchtigen Blick auf sein Bein, als müsse sie sich seinen Zustand erst wieder in Erinnerung rufen. Nun mein Gott, man braucht ihn nicht auf die Berge umeinander kraxeln oder irgendeinen Sport treiben. Gerade Sie könnten doch gewiss sehr leicht einen Anschluss finden mit Ihrem Gesang und Ihrem Gitarrenspiel. Mit sowas kann man sich bei den Leuten doch riesig beliebt machen. Aber mir scheint, Sie sind einer, dem man erst auf alles mit der Nase draufstoßen muss. Und dann den Kopf ungeduldig zur Seite werfend, als habe sie plötzlich einen Einfall gehabt und zugleich dessen Undurchführbarkeit erkannt. Schade, dass Ihre Frau Mama mit uns über Kreuz ist. Sonst möchte ich sagen, sie sollte mal zu uns aufkommen, wenn meine Freundinnen und meine Bekannten bei mir zu Besuch sind. Der Gedanke, dass er einmal die Wohnung der Frau Kranzler betreten sollte, hatte beinahe etwas Komisches für ihn. Und leise lächelnd schüttelte er den Kopf. Ich würde wohl kaum in ihre Gesellschaft passen. Aber sie verstand ihn ganz anders. Ach so, entschuldigen Sie vielmals. Ich hätte mir denken können, dass unsere für ihn nicht gut genug ist. Er sah sie eine Weile verblüfft an, dann erschrak er. Um Gottes Willen, gnädiges Fräulein. Er gebrauchte diese Anrede, die ihm seit seiner Bekanntschaft mit Olga Clermont jedem anderen Menschen gegenüber als Entweihung erschienen wäre, in seinem Verkehr mit dem Fräulein Kranzler zum ersten Mal. Und es geschah nur aus Verzweiflung über ihren durchaus ungerechtfertigten Verdacht. So habe ich es ja doch wirklich nicht gemeint. Ich habe nur geglaubt, weil es bei ihnen immer so lustig zugeht und weil ich selbst dabei nicht recht mittun könnte. Und sie war ebenso schnell wieder beruhigt. Ja, was bilden Sie Ihnen denn eigentlich ein, was bei uns herum an Geschichte? Wir dann doch nicht Seiltanzen oder was Gott was für Faxen aufführen. Wir sitzen einfach benannt und unterhalten sie. Oder setzt sie einer von den Herren ans Klavier und ich oder eine von meinen Kolleginnen singt dazu. Das müssen sie übrigens jedes Mal selber hören. Ja, das schon. No, als dann. Und wenn wir sie mit ihrer Klampfen kammerten, das war doch nur eine sehr angenehme Abwechslung für uns alle. Und für ihn auch. Jetzt merkte er, dass es ihr mit dem Gedanken, ihn zu sich einzuladen, ernst gewesen war. Sie sind ja so liebenswürdig, Fräulein. Ich weiß wirklich nicht, wie ich dazu komme, nach allem, was meine Mutter und... Sie winkte ungeduldig mit der Hand ab. Ah, was? Wir haben doch schon ausgemacht, dass uns das nichts angeht, was unsere werten Angehörigen miteinander haben. Ja, ja, gewiss, aber trotzdem. Übrigens, bitte sehr. Sie verzog den Mund zu einem spöttischen Lächeln. Es fällt mir ja nicht ein, ihn mit der Frau Mama und den vollen Schwestern auseinanderbringen zu wollen. Gott bewahr! Ich hab's ihnen ja nur gut gemeint, dass sie ein bisschen aus ihrer Fadigkeit herauskommen. Sonst wären sie am Ende nur selber so alte Jungfer. Und obwohl er gar nicht gekränkt aussah, streckte sie ihm plötzlich die Hand entgegen, als tue es ihr leid, ihn verhöhnt zu haben. Sind sie böse, Ortlieb. Es ist mir nur so rausgerutscht. Weil es mir wirklich eine riesige Freude gemacht hätte, wenn sie mal zu uns gekommen waren. Ich höre es zwar nur sehr undeutlich von unten herauf und dann verstehe ich ja irgendwie wahrscheinlich überhaupt nicht viel davon, aber so viel gespüre ich schon, dass sie nicht nur immer so gewöhnliche Sachen singen und dass ihnen auch sehr schön dazu begleiten. Und ich will ja nichts gesagt haben, aber ob ihnen Frau Mama und die Fräulein Schwestern gerade das richtige Publikum für so Musik sahen. Sie zuckte die Achseln und sprach dann rasch weiter. Lasst es wirklich nicht machen, dass sie mal heraufkommen. Ist denn ganz unmöglich. Dass sie für seinen Gesang, oder besser gesagt für das, was er sang, Verständnis zeigte, freute nicht so sehr seinetwegen, als vielmehr, weil dadurch sein Glaube, sie könne nicht so schlecht und so verächtlich sein, wie die Mutter und die Schwestern sie gerne machen wollten, bestätigt wurde. Und so sagte er ganz aufrichtig, »Ich möchte gerne kommen, Fräulein, aber nicht wahr?« Sie sehen selbst ein. Sie seufzte hoffnungslos auf. Na ja, da kann man nichts machen. Aber an mir liegt's nicht, Herr Ortlieb. Ich weiß ja, Fräulein, und an mir auch nicht, aber... Er vollendete seinen Satz nicht, sondern sah sie nur gewissermaßen um Entschuldigung bittend an. Und nun verabschiedete sie sich von ihm mit einem bedauernden und zugleich verständnisinnigen Kopfnicken. Durch dieses Zusammentreffen fühlte sich das Fräulein Kranzler nachträglich einigermaßen verstimmt. Sie hatte dem hinkenden jungen Menschen gewiss nur seiner augenblicklichen Eingebung heraus nahegelegt, an ihrer eigenen Geselligkeit teilzunehmen und sich dabei zunächst nur von der ihrer natürlichen Gutmütigkeit entspringenden Absicht leiten lassen, ihm, der infolge seines Gebrechens auf alles verzichten musste, was nach ihren Begriffen die Freude des Lebens ausmachte, Gelegenheit zu einem wenigstens mittelbaren, bescheidenen Vergnügen zu bieten. Allein schon während der Fortsetzung ihres Gesprächs war der freilich nicht sonderlich edelmütige, von ihrem Standpunkt aus aber immerhin begreifliche Gedanke hinzugekommen, wie genussreich es sein müsste, den jungen Ortlieb gegen den Willen seiner Mutter und seiner Schwestern völlig auf ihre Seite zu ziehen und dazu zu bringen, sie tatsächlich in ihrer Wohnung zu besuchen. Und zwar ging dieser Gedanke weniger von einem ausgesprochenen Verlangen nach Rache für die vielen im Laufe der Zeit erduldeten Schmähungen und Feindseligkeiten aus, als vielmehr von der leichtsinnigen, übermütigen Lust, den drei sauertöpfischen, zanksüchtigen Frauen einen Streich zu spielen. Weil nun jedem Menschen ein überraschender Einfall oder eine Möglichkeit, an die er vor kurzem noch nicht im Entferntesten gedacht hat, wertvoller und wichtiger erscheint, als das Ergebnis irgendwelcher umständlicher Überlegungen und Vorbereitungen, so erweckte auch in Fräulein Granzler die geringe Aussicht auf die Durchführbarkeit ihres Vorhabens eine niedergeschlagene, verdrossene Stimmung. Walter selbst schenkte seine Unterredung mit ihr einstweilen nur ebenso viel oder besser gesagt ebenso wenig Aufmerksamkeit wie jeder vorhergegangenen, denn der Vorschlag, den sie ihm gemacht hatte, war dem Bereich der Wirklichkeit so völlig entrückt, dass er nicht mehr Bedeutung für ihn besaß als etwa eine Bemerkung über das Wetter oder über das allgemeine Wohlbefinden. Aber schon im Laufe der nächsten Stunden tauchten verschiedene Gedanken, deren Zusammenhang ihm noch nicht klar bewusst war, mit unaufdringlicher Beharrlichkeit in ihm auf und führten ihn in immer enger werdenden Kreisen auf die Worte des Fräulein Granzlers zurück. Er empfand zum ersten Mal wieder einen heimlichen Kummer darüber, dass die Mutter und die Schwestern nur an einem kleinen und nicht gerade dem besten und schönsten Teil seiner Lieder gefallen fanden und dass es ihm nicht vergönnt war, wieder einmal vor Menschen zu singen, die, wenn sie ihm auch kein so vollkommenes Verständnis entgegenbrachten wie Olga Clermont, die Wiederholung eines so glücklichen Schicksals hielt er für gänzlich ausgeschlossen, doch wenigstens einer gewissen Empfänglichkeit für seine kunstvollen, ernsten Weisen fähig waren. Diesem Kummer gesellte sich jetzt, da in weiter, verschleierter Ferne dazu Gelegenheit geboten schien, die Sehnsucht überhaupt wieder mit Menschen beisammen zu sein, für die es auch noch etwas anderes gab, als nur die armseligen Vorfälle eines alltäglichen Lebens und mit ihnen so zu sprechen, wie es das schöne, gütige Mädchen in der Villa ihn gelehrt hatte. Als er seinen Gedanken bis hierher gefolgt war, erschrak er noch einmal, und das Gefühl, mit diesem Wunsch an seinen Angehörigen etwas Schlechtes zu begehen, zwang ihn, über das Wesen des Geschöpfes, dessen Kreis er vielleicht in Zukunft betreten sollte, eindringliche Betrachtungen anzustellen und gewissenhaft nachzuprüfen, ob der Hass und die Feindschaft der Mutter und der Schwestern wirklich so grundlos grausam waren, wie er schon von allem Anfang an mit wachsender Bestimmtheit vermutete. Um einige Anhaltspunkte für diesen Zweck zu gewinnen, musste er nun bei der Armut und Kargheit seiner Lebenserfahrungen, so sehr eine ehrfürchtige Scheu ihn davon abhielt, die Gestalt des Fräuleins Clermont zu einem äußeren Vergleich herbeiziehen, da er von den Umtrieben Josephines und der Mutter nichts wusste und noch immer in dem Gedanken lebte, sie hätten seinen Verkehr mit der Tochter der Oberstin gebilligt. Und wenn er sich jetzt die Frage vorlegte, ob zwischen dem Beginnen Olga Clermonts und dem Treiben des Fräulein Granzler irgendein besonders auffälliger Unterschied bestehe, dann konnte er mit Befriedigung feststellen, dass im Grunde genommen beide nach dem gleichen Ziel strebten und nichts anderes wünschten, als mit einem oder, was wohl keinerlei Bedeutung haben mochte, mit mehreren Menschen zusammenzukommen und sich mit ihnen durch Gespräche oder durch Musizieren die Zeit zu vertreiben. Dass Olga ein ganz anderes Wesen war als Fräulein Granzler und ihr in allem unendlich überlegen, stand für ihn außer jedem Zweifel. Aber darum handelte es sich jetzt durchaus nicht. Es genügte ihm vollständig, die Überzeugung zu erlangen, dass die Mutter und die Schwestern über die junge Dame in der Villa nicht weniger gehässig losgezogen wären als über die Tochter der Witwe Granzler, wenn Olgas Leben sich in ebenso unmittelbarer Nähe von ihnen abgespielt hätte wie das der verachteten Hausgenossin. Etwa wenn sie gewusst hätten, dass sie Zigaretten rauche oder gar, dass sie gegen den Willen ihrer Eltern mit einem noch dazu nichtswürdigen Manne verlobt gewesen war. Neben diesen Vorstellungen, die zum Teil dem Bedürfnis nach einem freieren, geselligeren Verkehr, zum Teil der Ehrlichkeit und Gewissenhaftigkeit gegen seine Angehörigen entsprangen, regten sich auch noch Erwägungen in ihm, die in einem leisen, wohl erst durch seine Bekanntschaft mit dem Fräulein Clermont geweckten Stolz wurzelten. Denn ein Mensch, zu dem dieses unvergleichliche Geschöpf sich gütig und freundschaftlich herabgelassen hatte, konnte nicht so ganz wertlos und armselig sein, und es verdroß ihn, dass ein zwar gutmütiges, aber immerhin viel tiefer stehendes Wesen ihn verspottete und eine alte Jungfer nannte. Und er fühlte sich um seine Erinnerungen Olga willen förmlich dazu verpflichtet, diesem Mädchen zu beweisen, dass es ihn nicht verhöhnen, nicht so von ihm sprechen durfte. Als die jungen Leute einander nach einigen Wochen wieder im Stiegenhaus begegneten und grüßten, wartete Walter nicht erst ab, ob das Fräulein Granzler bei ihm stehen blieb, sondern er sprach sie sogleich an. »Entschuldigen Sie, Fräulein, dass ich so frei bin. Sie haben mich vor ein paar Wochen gefragt, ob ich nicht einmal mit der Laute zu Ihnen heraufkommen will.« Einen Augenblick schien sie überrascht, und es sah so aus, als habe sie das Gespräch, auf welches er anspielte, schon vergessen. »Ja, ja, ich kann mich schon erinnern.« »Haben Sie das damals ernst gemeint, Fräulein?« Jetzt begann sie sich allmählich zurechtzufinden. »Nun natürlich, Herr Ortlieb.« Und während alle Gedanken, die damals in ihr erwacht waren, wieder lebendig wurden, »Wollen Sie denn am Ende wirklich kommen?« Er nickte. »Ich glaube, es wird gehen.« Ihre Gutmütigkeit gewann noch einmal die Oberhand. »Sieh, Herr Ortlieb, ich möchte aber nicht, dass Sie wegen meiner mit Ihren Leuten Verdruss haben.« »Ich hoffe, es wird sich vermeiden lassen, vorausgesetzt, dass ich Ihnen am nächsten Sonntag nicht ungelegen komme. An einem anderen Tag wäre es freilich kaum möglich.« »Nächsten Sonntag?« Sie dachte eine Weile nach. »Aber natürlich, das passt ja wie ausgerechnet. Da ist ja gerade wieder die ganze Gesellschaft bei mir.« Und dann musterte sie ihn beinahe misstrauisch. »Aber jetzt sagen Sie mir nur, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen? Letztens haben Sie noch nichts davon wissen wollen.« Er schwieg eine Zeit lang und stützte sich, wie es während des Stehens seine Gewohnheit war, mit dem Rücken gegen das Stiegengeländer. »Ich will es Ihnen ganz offen sagen, Fräulein, dass ich es mit Wissen meiner Mutter nicht tun würde. Wenn Ihnen das vielleicht unangenehm ist, dann werde ich natürlich nicht kommen.« »Aber gängens, was reden Sie denn? Das ist mir doch komplett wurscht, ob Sie Ihrer Mutter war's oder nicht.« Im Augenblick handelte es sich ihr tatsächlich nur darum, dass er entschlossen war zu kommen. »Das heißt, mir ist natürlich viel lieber, wenn Sie Ihnen alle Unannehmlichkeiten ersparen. Aber wie wollen Sie denn es eigentlich anstellen?« »Meine Mutter und meine Schwestern wollen nächsten Sonntag zu den Großeltern auf Besuch fahren. Ich pflege mich bei dieser Gelegenheit zwar sonst auch immer anzuschließen, aber ich hoffe, es wird mir dieses Mal gelingen, mich freizumachen.« Sie streckte die Hand nach seinem Arm aus. »Jesus, das wäre aber fein. Und glauben Sie wirklich, dass gehen wird?« »Ich glaube schon. Also, wenn ich Ihnen willkommen bin und wenn Sie meinen, dass ich Ihnen mit meinem Gesang und Geklimper ein bisschen Vergnügen machen kann, dann werde ich mir erlauben...« »Nur aber natürlich müssen Sie kommen. Ich habe Ihnen nur nicht zureden wollen, damit Sie nicht vielleicht glauben, ich will Ihnen gegen Ihre Leute aufhusten. Aber wenn die Geschichte wirklich so geht, wie Sie Ihnen denken, ist doch ganz was anders. Herrgott, nochmal passen Sie auf, was wir für Hetz haben werden. Ich habe meine Freundinnen und Bekannten schon von Ihnen erzählt.« Er wollte bescheiden abwehren. »Ach Gott, Fräulein, aber sie ließ ihn nicht ausreden.« Na, lassen's gut sein. Sie ist ein harmlicher Künstler.« Und jetzt musste er lachen. »Wenn Sie bei den Herrschaften solche Vorstellungen von mir erwecken, werde ich mich ja gar nicht zu singen trauen.« »Trauen Sie Ihnen nur. Es sind lauter Liebe und nette Leute. Viel netter als wir ich.« Und weil sie merkte, dass er etwas erwidern wollte... »Strapazieren Sie noch nicht, Herr Ortlieb. Auf Komplimentär gebe ich nix. Und dass Sie mich gut leihen mögen, weiß ich eh. Da brauchen Sie nicht erst lang reden. Sonst würden Sie doch nicht mit mir auf die Stirn stehen bleiben. Als dann. Ich kann mich darauf verlassen, dass Sie am Sonntag kommen.« »Wenn es möglich sein wird, gewiss.« »Es wird schon möglich sein. Wenn der Mensch nur will, geht alles.« Und nun bemächtigte sie sich seiner Hand und schüttelte sie mit übermütiger Herzlichkeit. »Singen Sie, Ortlieb. Jetzt gefallen Sie mir nur einmal so gut, weil Sie sagen, dass Sie ein bisschen Schneid haben.« Er konnte sich bei ihrem Lob einer heimlichen Befriedigung nicht erwehren. »An mir soll es nicht fehlen, Fräulein.« Dann wurde er doch wieder ein wenig unsicher. »Ich möchte mir nur noch eine Frage erlauben.« Sie hielt seine Hand unentwegt fest und sah ihn ermutigend an. »Nun was denn? Nur außer damit.« »Es wäre mir sehr angenehm zu wissen, ob ich auch...« Er zögerte einen Augenblick, bevor er weitersprach. »Ihrer Frau Mutter nicht unwillkommen bin, bei den Gegensätzen, die zwischen unseren Angehörigen bestehen, nicht wahr, wäre es ja möglich.« Sie warf lächelnd den Kopf zurück. »Da brauchen Sie, da kann ich Sorgen machen. Denn erstens...« Dabei zwinkerte sie ihm lustig zu. »Ist bei uns nicht so wie bei Ihnen. Bei uns geschieht dies, was ich will, und nicht dies, was die Frau Mama schafft. Und zweitens ist eine Mutter gar nicht so schier, wie es vielleicht glauben, dass in ihrer Frau Mama und die Fräulein Schwester nicht schuldig bleibt, wenn's von der Paplatschen sonst aufverschimpfen, dürfen sie natürlich nicht verüben. Aber wenn man sie in Ruhe lässt, ist eine ganz eine gute alte Frau. Sie werden selber sehen, wenn sie am Sonntag zu uns kommen. Wenn Sie es sagen, Fräulein, dann bin ich vollständig beruhigt. Es wäre mir nur unangenehm gewesen, nachträglich empfinden zu müssen, dass Ihre Frau Mutter mich vielleicht nicht gern sieht. Aber was Ihnen nicht einfällt. Und mit einem letzten Händedruck. Als dann, auf Wiederschauen, gönn's. Sie wissen gar nicht, was für Freude wir damit machen. Er verneigte sich und versuchte, über sich selbst lachend die Hacken zusammenzuschlagen. Auf Wiedersehen. Ich hoffe bestimmt, es wird möglich sein. Als Walter am nächsten Sonntag den Frauen gegenüber den Wunsch äußerte, sich von dem Besuch bei den Großeltern auszuschließen, da er sich nicht ganz wohl fühle, erklärten sie zunächst ebenfalls auf die Fahrt verzichten zu wollen, oder wenigstens sollte Josephine bei ihm zurückbleiben, damit er nicht nur auf sich selbst angewiesen und ohne jede Hilfe sei. Erst durch den Hinweis auf die ungewöhnlich günstige Witterung und durch die wiederholte Versicherung, seine Krankheit bestehe lediglich in einem ganz leisen Kopfschmerz und einer gewissen Müdigkeit, vermochte er sie endlich zu bewegen, ihn allein daheim zu lassen. Die Freundinnen und Bekannten des Fräulein Kranzler mussten sich diesmal zu sehr früher Stunde eingefunden haben, denn während die Inspektorin und ihre Töchter nach dem Mittagmahl umständliche Vorbereitungen für einen Ausflug zu treffen begannen, ging es in der oberen Wohnung schon recht lebhaft zu, und lautes, zeitweise zu Gelächter und fröhlichem Schreien gesteigertes Stimmengewirr und einzelne einleitende Versuche auf dem Klavier zeigten an, dass die gesellige Unterhaltung im Laufe des Nachmittags noch einen wesentlichen Aufschwung zu nehmen versprach. Frau Ortlieb und Josephine machten natürlich ihre Bemerkungen darüber und die Inspektorin ließ sich in Hinblick auf Walters angebliches Unwohlsein zu besonders heftigen Ausfällen hinreißen. »Ich werde mich beim Vorbeigehen beim Hausmeister aufhalten«, meinte sie schließlich, »und mich bei ihm beschweren. Wenn ein Mensch krank ist, hat man doch wirklich ein Recht darauf, von den Leuten etwas Rücksicht zu verlangen.« Walter fühlte sich durch diese hauptsächliche Fürsorge um ihn springende Erbitterung noch viel mehr gequält als sonst, weil ihm seine vermeintliche Schlechtigkeit und Hinterhältigkeit dadurch wieder deutlicher zu Bewusstsein kam. Und er gab sich alle erdenkliche Mühe, die Mutter von ihrem Vorsatz abzubringen. »Du weißt ja doch, dass du beim Hausmeister gar nichts ausrichtest und dass er dir höchstens ein Maul anhängt.« Sie musste ihm zustimmen und seufzte verzweiflungsvoll auf. »Leider Gottes, in diesem Haus ist man ja verkauft und verraten.« Und nun sprach er mit erhöhtem Eifer auf sie ein. »Mir fehlt ja eigentlich gar nichts. Wegen ein bisschen Kopfweh steht es doch wirklich nicht dafür, solche Geschichten zu machen.« Und weil er schon einmal ins Lügen hineingeraten war, log er weiter, um seinen Zweck nur ja zu erreichen. »Übrigens, wer weiß, vielleicht wollen Sie einen Ausflug machen, weil Sie heute schon gar so zeitig zusammengekommen sind. Und wenn auch nicht, man ist ja den Lärm schon gewöhnt. In einer halben Stunde höre ich überhaupt nichts mehr davon.« Frau Ortlieb gab sich endlich zufrieden und nach Walters wiederholter Beteuerung, dass er sich gewiss nicht ernstlich krank fühle und nachdem sie den Gebrauch verschiedener Hausmittel empfohlen und zugleich mitgeteilt hatte, in welchen Kasten und Schubladen sie zu finden seien, machte sie sich mit den beiden Töchtern auf den Weg. Als der junge Mensch allein in der Wohnung saß, durch deren Fenster die Nachmittagssonne wie eine Verkünderin des sonntäglichen Friedens hereinschien, dachte er einen Augenblick daran, der Mutter und den Schwestern nachzufahren, um sie draußen bei den Großeltern mit der ihnen sicherlich willkommenen Mitteilung zu überraschen, sein Kopfschmerz sei völlig geschwunden und es habe ihn nicht länger allein zu Hause gelitten. Aber beinahe gleichzeitig fiel ihm ein, wie beschämend es für ihn wäre, vielleicht schon morgen dem Fräulein Kranzl auf der Treppe zu begegnen und ihre spöttischen Fragen beantworten zu müssen. Denn wenn er ihr auch sagte, seine Angehörigen hätten den geplanten Ausflug unterlassen, so konnte er doch überzeugt sein, dass sie früher oder später von den Hausbesorgerleuten, denen nicht das Geringste entging und mit denen sie einen sehr regen Verkehr unterhielt, die Wahrheit erfahren und ihn dann wegen seiner doppelten Feigheit noch schärfer und mit vollem Recht verhöhnen würde. So beschloss er denn, umso mehr als das Treiben über ihm lebhafter und lärmender wurde, nicht länger zu warten und seinem ängstlichen Zaudern mit einem Schlag ein Ende zu bereiten. Er überlegte nur noch eine Weile, ob er die alte oder die von der obersten Tochter geschenkte neue Laute nehmen solle. Aber da sich eine undeutliche Vorstellung in ihm regte, dass er heute seinen von Fräulein Clermont erkannten und gewürdigten Wert auch vor anderen Menschen erweisen und verteidigen müsse, entschied er sich für das kostbar gearbeitete neue Instrument, welches die Großmutter ihm an jenem traurigen Tage als letzten Gruß der hochverehrten jungen Dame überreicht hatte. Er wollte sogar das grauseidene Lautenband daran knüpfen und nur die halb unbewusste Befürchtung, die gestickte Inschrift könnte zu irgendwelchen kränkenden Missverständnissen oder Schmerzen Anlass geben, hielt ihn davon ab. Bevor er die Wohnung verließ, horchte er an der Tür, ob nicht jemand von den Nebenparteien unterwegs sei, und auch bevor er aus dem Stiegenhaus auf den Flur des oberen Stockwerkes hinaustrat, lauschte er wieder, denn es wäre ihm doch sehr peinlich gewesen, von einem Nachbarn bei seinem Gang in das feindliche Lager gesehen zu werden. Allein im ganzen Haus herrschte tiefste Sonntagsruhe, und mit einem Gefühl der Befreiung, das ihm zugleich den letzten Entschluss erleichterte, zog er die Glocke an der Tür der Granzlerschen Wohnung. Die Witwe Granzler selbst öffnete ihm und begrüßte ihn wie einen alten Bekannten, ohne sich eine Spur von der erbitterten Feindschaft anmerken zu lassen, die zwischen ihr und seinen Angehörigen bestand. »Ah, der Herr vor Ort, lieb. Freut mich sehr, er wird Bekanntschaft machen. Meine Tochter hat mir schon so viel Schönes für ihn erzählt.« Er hätte von ihr doch einen etwas steiferen Empfang erwartet und geriet in leichte Verlegenheit. »Guten Tag.« Er brachte es nicht zustande, diesem Weibsbild, von dessen Rock der Saum abgetreten war und aus dessen schief zugeknöpfter Seidenbluse die schmutzige Wäsche hervorsah, gnädige Frau zu sagen. Und weil ihm kein anderer Ausweg einfiel, vermied es überhaupt, ihr irgendeine Anrede zu geben und fuhr fort: »Ach ja, das Fräulein ist zu liebenswürdig. Ich weiß wirklich nicht, ob es nicht unbescheiden von mir ist.« Aber die Frau Granzler schien auf Äußerlichkeiten kein Gewicht zu legen. »Gängern's, machen's keine Geschichten.« Und während sie ihn in das Fahrzimmer nötigte: »Kommen's nur einer, sie würden eh schon ein Wort. So, da können sie einen Hut ablegen und einen Stock. Oder wenn's mögen, können sie den Stock auch mitnehmen ins Zimmer, wie's mögen.« »Ach nein, das ist nicht notwendig. Ich weiß eigentlich überhaupt nicht, warum ich ihn mitgenommen habe. Wahrscheinlich nur so aus Gewohnheit.« »Nur auf der Stirn muss für einer schon ganz schön kommod sein«, meinte sie wohlwollend und war eben im Begriff, ein längeres Gespräch über sein Gebrechen zu beginnen, als die zu den Wohnräumen führende Tür geöffnet wurde und ihre Tochter im Vorzimmer schien. »Das sahen Sie, Herr Ortlieb. Grüß Ihnen Gott. Ich hab mir eh gedacht, dass sie gekommen wären, weil ich ihre Leute gerade aus dem Haus herausgehen gesehen hab.« Sie schüttelte ihm die Hand. »Ich hab nämlich beim Fenster aufpasst.« Und wie um ihre Neugier zu entschuldigen, fügte sie lachend hinzu: »Nun ja, wenn wir uns schon so alle auf ihren Gesang freuen. Das heißt, auf ihn auch natürlich.« Er war jetzt so todfroh, seinen Einfall der Mutter und den Schwestern doch noch nachzufahren, nicht ausgeführt zu haben, da er sah, wie lächerlich er sich durch jede nachträgliche Ausrede gemacht hätte. Aber sie ließ ihm keine Zeit, seine Gedanken weiter zu verfolgen, sondern nahm ihm Hut und Stock ab, die sie beide in einem dunklen Winkel versorgte, und zog ihn dann hinter sich her gegen die Zimmertür. Er drehte sich noch einmal nach der Alten um, aber die war schon, ohne dass er es bemerkt hatte, verschwunden, und das Fräulein Granzler, die seine heimliche Verwunderung darüber ahnen mochte, meinte leichthin: »Die Mutter ist nie bei uns, wenn meine Bekannten da sind. Was soll denn so eine alte Frau unter lauter junge Leute anfangen?« Dann öffnete sie die Tür und schob ihn vor sich her ins Zimmer, in dem die ganze Gesellschaft versammelt saß. Bis zu diesem Augenblick war Walter eigentlich ziemlich ruhig gewesen. Sein Beginnen erschien ihm beinahe als etwas Selbstverständliches oder wenigstens nicht als etwas Ungeheuerliches. Er hatte ja genügend lange darüber nachgedacht, um schon einigermaßen damit vertraut zu sein. Er hatte alle Gründe, die ihn dazu bestimmten, gewissenhaft erwogen und sich seinen Angehörigen gegenüber innerlich halbwegs gerechtfertigt. Auch das dadurch notwendig gewordene Betreten einer fremden Umgebung und das Zusammentreffen mit unbekannten Menschen konnte ihn nicht übermäßig ängstigen, weil ihn ja seine Anstellung in der Bank nicht nur mit einer Reihe von Bürokollegen, sondern täglich auch mit einer Anzahl neu auftauchender, immer wechselnder Leute zusammenführte. Aber nun bemächtigte sich seiner doch eine tiefe, beklemmende Erregung, sogar ein leichter Schwindel befiel ihn, und über den ganzen Raum und die darin Weilenden schien sich ein dünner, nebliger Schleier zu senken, der keine Einzelheiten unterscheiden ließ und alles in eine einzige, unruhig ineinander verfließende Masse verwandelte. Viel mochte wohl beitragen, dass die lebhaft, geräuschvolle Unterhaltung, die bis in das Vorzimmer und sogar bis in das Stiegenhaus hinaus gehört hatte, bei seinem Eintritt plötzlich verstummte und dass er es ohne deutlich zu sehen, doch fühlte, wie sich die neugierigen Blicke aller auf ihn vereinigten. Dazu verwirrte und betäubte ihn das aufdringliche Gemisch von Wein, Zigarettengeruch und scharfem Parfüm, das er zum ersten Mal in so unmittelbarer Nähe empfand, und einige Sekunden lang war ihm zumute, als müsse er nach irgendeinem Halt greifen, um nicht den Boden unter den Füßen zu verlieren und niederzusinken. Aber da legte ihm das Fräulein Kranzler die Hand auf die Schulter, und diese Berührung und der Klang ihrer Stimme knapp neben ihm wurden zur Stütze, an der er allmählich wieder zu seiner Fassung zurückfand. »So, meine Herrschaften, das ist der Herr Ortli, von denen ich schon so viel erzählt habe und der so freundlich sein wird, uns ein bisschen was zum Besten zu geben.« Jetzt war er schon imstande, die widerwärtig riechende Luft einzuatmen, und der graue Schleier von den Augen begann sich zu lichten, sodass die Umgebung vor ihm nach und nach deutlicher wurde und gleichsam aus dem Dunst, der früher nur ihre Umrisse gezeigt hatte, in ihren Einzelheiten auftauchte. Er sah, dass die Stube, in der er sich befand, genauso geformt war wie die eigene Wohnstube im unteren Stockwerk, nur machte sie einen etwas größeren Eindruck. Das kam aber wohl daher, weil der Tisch hier nicht so wie daheim in der Mitte des Zimmers, sondern vor einem an der Wand stehenden Sofa aufgestellt war und einen Teil des Raumes freiließ. Auf dem Sofa saßen zwei junge Mädchen, die dem Fräulein Kranzler in der Kleidung und auch sonst in irgendeiner Weise ähnlich sahen, und zwischen ihnen ein älterer, wohlbeleibter Herr mit glattrasiertem Gesicht. Die Falten seines Gesichts wirkten wenig gekünstelt. Das heißt, sie schienen nicht so sehr von dem Alter des Mannes herzurühren, als vielmehr von der fortwährenden Bemühung, eine bedeutungsvolle Miene zur Schau zu tragen. Und auch die hohe Stirn war zum Teil gefälscht, da sie eigentlich nur den Beginn einer auf den Schädel vorrückenden Glatze bildete, hinter der das noch übrige graue Haar sich zu einer kunstvoll aufgebürsteten Mähne sträubte. Auf den um die andere Hälfte des Tisches stehenden Sesseln saßen noch zwei jüngere Herren, die ihm auf den ersten Blick hin nicht anders vorkamen als die meisten seiner Bürokollegen, nur dass sie vielleicht etwas sorgfältiger und vornehmer gekleidet waren und auch in ihrem Benehmen eine betonte Überlegenheit verrieten. Alsdann, meine Damen und Herren, begann das Fräulein Kranzler, während sie Walter näher an den Tisch heranführte und dabei noch immer ihre Hand auf seiner Schulter liegen ließ. Sie erlauben, dass ich ihn näher miteinander bekannt mache? Zuerst kommen natürlich die Damen an die Reihe. Es sind beides Kolleginnen von mir aus der Theaterschule, müssen Sie nämlich wissen, Herr Ortlieb. Die kleine, dicke Blonde. Das so bezeichnete Mädchen sah sich veranlasst, mit gut gespielter Entrüstung zu widersprechen. Entschuldige, Mitzel. Nur sagen wir halt Mollat. Begütigte das Fräulein Kranzler. Damit wirst du doch zufrieden sein, nicht? Und dann wieder an Walter gewendet. Die Riesel lernt auch singen, so wie ich, aber eigentlich verlegte sie mir aufs Tanzen. Bei den Untergestühl, was hat, ist das übrigens sehr begreiflich. Die kleine Blonde musste sich neuerlich entrüsten. Nur hörst? Das ist doch nur ehrende Anerkennung, du Tschapperl. Ich will dir damit nichts weiter gesagt haben. Übrigens wird sich der Herr Ortlieb im Laufe des Nachmittags selber davon überzeugen können, wenn du uns der neue Nummer zum Besten gibst. Da könnt's lang warten. Aber geh. Du haltst es ja selber nicht aus, wenn's nicht ein bisschen umeinander hupfen kannst. Dabei ging das Fräulein Kranzler mit einer vorstellenden Handbewegung schon zu dem zweiten Mädchen über, das in der anderen Ecke saß. Die lange Schwarze, die übrigens auch sehr gut gebaut ist. Der dicke, glattrasierte Herr zwischen beiden Damen versuchte durch ein klangvolles Räuspern abzulenken. Jesus Marie, Herr Professor, seit wann dürfen wir denn vor Ihnen vor sowas nicht reden? Bei uns gehört das doch zum Geschäft, gerade so gut als für die Stimme und alles andere. Der wohlbeleibte Mann wiegte Miss Billigan sein Lockenhaupt. Nun ja, das soll allerdings nicht bestritten werden, aber wir sind ja hier sozusagen nicht bei der Arbeit, wo man sich ab und zu einen technischen Ausdruck gefallen lassen kann. Ah was? Wir sind eigentlich immer bei der Arbeit. Entschied Fräulein Kranzler, worauf sie die Vorstellung fortsetzte. Als dann die Ernestin, die lernt nämlich wirklich Theater spielen. Das heißt in so Stuck, wo nur geredet wird dabei und nicht gesungen und tanzt. Deswegen ist aber doch ganz eine fidele Haut. Nur zu viel trinken darf's nicht, sonst fängt's an, lauter so fade Sachen zum deklamieren, die man gerade nur einmal im Jahr vertragt, zu der aller Seelen. Geh, geh, so gefährlich wird's doch nicht sein. Hast du recht, für das, was der Mensch in Rausch anstellt, darf man ihn eigentlich nicht verantwortlich machen. So, Herr Ortlieb, jetzt wissen Sie beiläufig, wie Sie mit der anwesenden Weiblichkeit dran sind, und jetzt können wir uns mit dem starken Geschlecht befassen. Da haben wir zuerst unseren allverehrten Professor Swoboda, gewesenen Reichskreisschneitz. Sie verfing sich in den verwickelten Namen und stampfte ärgerlich auf. Herrgott, fix noch mal, dass ich mir immer das merken kann. Ah was, halt gewesener Hofschauspieler, Besitzer von X Orden und jetzt Vortragsmeister in unserer Theaterschule. Der dicke Herr erhob sich und winkte gütig lächelnd ab. Lass gut sein, Mitzel. Du weißt, dass ich auf dir alle nichts halte. Und außerdem liegen alle diese Dinge schon längst hinter mir. Hier bei euch will ich nichts anderes sein als ein Mensch. Ein Freund der jungen, aufstrebenden Kunst. Und als solcher freut es mich, lieber Jüngling. Er streckte Walter die Hand entgegen und sprach in drolliger Selbstverspottung ein wenig durch die Nase, so dass es mehr wie Jüngling klang. Sie begrüßen zu dürfen. Einstweilen hatten sich auch die beiden jüngeren Herren erhoben und stellten sich offenbar, um eine allzu deutliche Nennung ihres Namens und Standes zu verhindern, mit ein paar halblaut gemurmelten Worten vor. Das Fräulein Kranzler nahm diesen Eingriff in ihre Rechte durchaus nicht übel. Sie schien im Gegenteil über die Erleichterung ihrer gesellschaftlichen Aufgabe recht froh zu sein und stieß einen Seufzer der Lösung aus. Ach, Gott sei Dank, dass das überstanden ist. So, meine Herrschaften, jetzt können wir sie wieder niedersetzen und unterhalten. Herr Professor, Sie müssen schon entschuldigen, aber bei aller Hochachtung und Verehrung muss ich natürlich bitten, Ihren Platz zwischen die zwei Rosen heute den Herrn Ortlieb zu überlassen, weil er das erste Mal in unserer Mittenwelt und gewissermaßen unser Ehrengast ist. Walter wollte ängstlich widersprechen, aber der beleibte Mann war schon aufgestanden und arbeitete sich hinter dem Tisch hervor, ohne dass seine beiden Nachbarinnen es für nötig fanden, ihm auszuweichen. Machen Sie sich meinetwegen keine Vorwürfe, junger Freund. Das ist der Lauf der Welt. Die Jugend drängt vor und das Alter muss entsagen. Nicht nur in der Kunst. Er setzte sich auf einen leeren Sessel und zog eine Weinflasche an sich heran, aus der er sein Glas füllte. Ich will mich anderweitig schadlos halten. Dieses kann mir nicht genommen werden. Recht haben Sie, Professor. Ist eh mehr Verlass drauf, als wir auf uns einer. So, Herr Ortlieb. Und jetzt geschwind eine ins Winkel, solange sie nicht ausgekühlt ist. Walter stand noch immer unbeweglich und hilflos an der gleichen Stelle. Jesus, na! Das Fräulein Kranzler schüttelte ungeduldig den Kopf. Was brauchen Sie denn da erst so lang zu wissen? Avanti, avanti! Oder fürchten Sie ihn am Ende gar? Trauen Sie ihn nicht ein zwischen die zwei Röseln? Die stechen nicht, da brauchen Sie keine Angst haben. Oh nein, aber ich möchte nur nicht gern, dass der Herr Professor... Der hat sich schon längst tröst. Schauen Sie, wie er mit seiner neuen Geliebten beschäftigt ist. Als dann, vorwärts, vorwärts. Sie klatschte die Hände zusammen. Dass wir ihnen endlich wieder in Schwung kommen. Da machte er langsam ein paar Schritte gegen das Sofa zu. Aber dann blieb er wieder wartend und unschlüssig stehen. Die kleine Blonde sah förmlich überrascht zu ihm auf. Und erst als sie merkte, dass er sich durchaus nicht an ihrer vorbeizwingen wolle, erhob sie sich mit einem leisen Lachen und ließ ihn an seinem Platz. Auch die anderen, die den kleinen Vorgang beobachtet hatten, lächelten und warfen sich vielsagende Blicke zu. »Noch Gott sei Dank«, rief das Fräulein Kranzler und setzte sich neben einer der beiden jungen Herren. »Jetzt sind wir's. Wie gefällt's Ihnen denn in Ihrem Winkel, Herr Ortlieb? Gut? Oh ja, natürlich. Singen's? Hab ich's nicht gut gemeint mit Ihnen? Aber wenn ich Ihnen nur einen Rat geben darf, dann halten Sie ihn mehr auf der rechten Seite zu der Rehsaal. Die Ernestin ist nämlich momentan besetzt. Gönn's, Herr von Hübler? Der Nachbar des dunkelhaarigen Mädchens machte ein zurückhaltendes Gesicht. Aber Fräulein Mitzi, wie kommt denn der Herr dazu, gleich in unsere näheren Familienverhältnisse eingeweiht zu werden? Ah was, das schadet nix. Warum soll denn nicht wissen, dass sie der Freund von der Ernestin sind? Gerade so wie der Herr Oberleutnant der meinige ist. Gönn, Maxal? Der andere der beiden Herren nickt ihr zu. Versteht sich. Ist ja doch nichts dabei. Und wenigstens weiß er gleich, wie er dran ist. Die Rehsal aber, Herr Ortlieb, ist augenblicklich frei. Und wenn's dazu schauen? Das blonde Mädel verdrehte den Oberkörper mit einer gezierten Bewegung. Gemitzel, ich bitte, was wird sie der Herr von mir denken, wenn's zu der Herr rätst? Was sie denken wird? Nur der Schönste, besonders wenn er dir mit Tanzen gesehen hat. Und ich? Alle haben sich zusammengefunden. Nur ich bin einsam und verlassen. Das Fräulein Granzler warf sich mit halbem Leib zu ihm hinüber und packte ihn im Arm. Aber Herr Professor, ihr habt glaubt, sie brauchen uns nimmer. Was wollen sie denn? Ihnen gehören wir doch alle drei, das wissen sie ja eh. Oh ja, Weiber, ihr seid schlau, satanisch schlau. Was soll ich mit dreien auf einmal anfangen? Und sie lachte laut und ausgelassen auf. Immer eins nach dem anderen, Herr Professor. Immer eins nach dem anderen. Das kleine, blonde Fräulein Rehsal aber wandte sich jetzt an ihren neuen Nachbarn und versuchte, auf einige wenige anzügliche Weise sein Schweigen zu überwinden. Bei wem haben Sie denn singen gelernt, Herr Ortlieb, wenn man fragen darf? Walter sah auf seine liebe Laute, die mit beiden Händen festhielt, als habe er Angst, diesen einzigen Rest seiner gewohnten Umgebung zu verlieren. Ach, singen habe ich wohl nie gelernt. Nur so, wie man sich selber einübt. Ach so, da sind's, wie man so sagt, ein Natursänger. Ja, eigentlich schon. Aber Klampfen spielen haben's du bei wem gelernt, nicht? Nein, nur Geige als ganz kleiner Bub. Gängens. Die Rehsal sah ihn bewundernd an. Und das andere haben's alles von, selber gelernt? Er lächelte verlegen. Ja, es wird wohl danach sein. Nur keine falsche Bescheidenheit, Herr Ortlieb, rief das Fräulein Granzler. Ihr habt den Herrschaften schon erzählt, was alles können. Er wollte noch irgendetwas entgegnen, aber nun mischte sich der Herr Professor Swoboda mit belehrendem Ton ins Gespräch. Ich möchte mir nur zu bemerken erlauben, dass bei der Mehrzahl der Anwesenden ein Irrtum zu bestehen scheint. Das fragliche Instrument ist nämlich keine Klampfen oder, wie wir uns undeutlich ausdrücken wollen, keine gemeine, plebejische Gitarre, sondern eine edle, ritterliche Laute. Gingans, ich bitte noch, Herr Professor, hören's auf, unterbrach das Fräulein Granzler. Das ist doch wurscht. Zuft und Griffen, das muss werden, grad so wie Klampfen, nicht wahr, Herr Ortlieb? Ja, allerdings. Na, als dann. Ich habe ja gewiss nichts gegen die sogenannte höhere Kunst, aber gar so genau muss man es ja doch wieder nicht nehmen. Übrigens, dass sie Freund haben, sagen wir halt in Gottes Namen, Laute. So, und jetzt sind sie ein Vater, Ortlieb, und geben sie uns was zum Besten. Sie besann sich plötzlich. Aber halt aus. Zuerst nehmen sie eine Zigarette. Die Schachtel steht eh schon vor ihnen am Tisch. Danke sehr, aber ich rauche nicht. Wirklich. Da kann man nichts machen. Nachher trinken sie halt ein Glas Wein. Riesl, schau dir um den Tischchen um und schenk ein. Walter hob abwehrend die linke Hand. Ach, bitte entschuldigen Sie, ich bin wirklich nicht gewöhnt und gar um diese Zeit. Das gibt's nicht. Ereiferte sich das Fräulein Granzl in einem Ton, der jeden Widerstand nutzlos erscheinen ließ. Zum Rocken will ich Ihnen nicht zwingen. Das ist schließlich ein Gustus-Zoch. Aber nichts trinken, das ist in unserer Gesellschaft nicht erlaubt. Sie sind jetzt seit unten bei ihrer Frau Mama und bei den Fräulein Schwestern. Gott hab selig, hätte man gesagt, sondern bei uns, bei mir oben. Und da darf man keiner trocken sitzen bleiben. Das war gegen unser Kommen. Jawohl. Stimmt, stimmt. Junger Freund, verachten Sie mir diese Göttergabe nicht ungeahnte Kräfte schlummern. Die Kräfte gingen uns dir nix an, aber trunken wird. Riesel, es nutzt nix. Du gehörst schon mit Herrn Ortlieb zusammen, hol ihm ein Glasel aus der Kredenz und schenk ein. Und, damit es leichter tut, gib ihm von unserem Damenwein. Derweil ist er ja da ein halbes Madel. Nix für ungut, Herr Ortlieb. Es wird schon besser werden mit der Zeit. Der Riesel hat ein Glas gebracht und mit bräunlich-gelbem Wein gefüllt. Der ist gut, Herr Ortlieb, und schadet ihnen nix. Von dem brauchen sie keine Angst haben. So ist recht, lobte das Fräulein Kranzler. Du musst dir den neuen Freund erst ziehen. So, da meine Herrschaften, und jetzt stehst mir zusammen. Sein Leben, Herr Ortlieb, und hoffentlich gefällt's ihnen bei uns recht gut, dass sie uns noch öfter das Vergnügen machen. Halt, meine Damen und Herren. Der Professor hob sich mit einem Glas. Wofür sind wir gebildete Menschen und keine Ferkel? Ein neuer Mann hat heute unseren Kreis zum ersten Mal betreten. Und diese Gelegenheit... Oh Jäger, der Professor will eine Rede halten. Ruhe! Hört, hört! Aber machen's kurz, Herr Professor. Flehte das Fräulein Kranzler. Der offizielle Teil dauert ja eh schon zu lang. Schweig, armseliger Wurm, und preise dich glücklich, dass der gefeiertste Tafelredner seine Zeit geruht, unter deinem elenden Dach seine Stimme zu erheben. Ah, das ist gut. Elendes Dach, sagt er. Psst, psst, sei Stadtmitzel. Meine Damen und Herren, nicht an Sie wende ich mich heute. Die sind einander schon seit langem, ich darf wohl sagen, bis in die letzten versteckten Winkel ihrer Seelen kennen. Lebhaftes Räuspern der Herren und leises Gekicher der Mädchen. Ich wiederhole, bis in die Winkel ihrer Seelen kennen. Und seit ebenso langer Zeit unter diesem gastlichen Dache verkehren. Na, als dann, das lasst ihr schon eher hören. Professor Swoboda warf dem Fräulein Kranzler einen zürnenden Blick zu und fuhr fort. Nicht an Sie wende ich mich also heute, sondern an Sie, mein lieber Jüngling, der Sie zum ersten Mal in unserer Mitte erschienen. Bravo, bravo! Wir, die Sie hier versammelt sehen, sind Ihnen mit Ausnahme unserer edlen Gastgeberin, mit der Sie schon seit geraumer Zeit ein reines, ich möchte sagen, mütterlich-freundschaftliches Band verknüpft, mehr oder weniger fremd. Nicht so Sie uns. Durch die Mauern dieses alten, verfallenen Hauses. Marant Josef, holst die Feuerwehr! Ruhe! Aber der Professor Swoboda ließ sich durch die Zwischenrufe des Fräulein Kranzlers nicht mehr stören. Durch die Mauern dieses Hauses raunen Sagen und Märchen von einem verwunschenen Prinzen, der in tiefem Burgverlies gefangen, sitzt zu den Tönen seiner Laute, das Lied seiner Sehnsucht singt. Eine sonderbare Sage ist dies. Ich möchte beinahe sagen, eine verkehrte Sage. Denn sonst pflegt die Prinzessin im Burgverlies zu sitzen und zu wehklagen und auf den Prinzen zu warten, der sie erlösen soll. Hier aber sitzt der Prinz im tiefen, dunklen, nassen Kerker. Und eine Prinzess, eine wahrhafte Prinzess, vor der wir uns alle neigen. Bravo. Heil, heil. Servus, Prinzessin Mietzl. Dankeschön, meine Herrschaften, zu schmeichelhaft. So, Mietzl, da hast du deine Huldigung und jetzt der Staat und unterbrich mich nicht mehr. Also, meine Damen und Herren, der Prinz sitzt gefangen und die Prinzessin hört sein Wehklagen und steigt zu ihm hinab, um ihn aus seinen Ketten zu befreien und ans Licht zu führen. Ich bitte, verehrte Anwesende, grinsen Sie nicht. Ich spreche bildlich, aber ich spreche die Wahrheit. Und Sie, mein junger Freund, an den ich vor allem die Worte richte, blicken Sie nicht zu Boden, als wollten Sie mir den Ungläubigen oder vielleicht auch den überraschten, ich möchte sagen, innerlich adapten Ausdruck Ihres Gesichts verbergen. Lassen wir das alte, verfallende Gebäude weg, schenken wir uns auch dem Prinzen und der Prinzess, und halten wir uns an die nackten, unwiderlegten Tatsachen. Nicht einmal eines ganzen Hauses benötigen wir. sondern nur zweier Stockwerke, selben, ja auch nicht mal dieser, sondern nur zweier Wohnungen in den beiden Stockwerken. Nichts anderes liegt dazwischen als eine Decke von der einen oder, wenn Sie es so wollen, ein Fußboden von der anderen Seite. Verfaulte Tippelbäume und Balken, Staub und Modder, verhüllt durch einen dünnen Bewurf und durch die Bretter, auf denen wir hier stehen. Und doch, was trennt diese Scheidewand nicht alles? Welche Gegensätze liegen nicht hüben und drüben, nur durch überdünchten, verwitterten Schutt voneinander ferngehalten? Zwei Welten, zwei himmelweit verschiedene, scheinbar unüberbrückbare Welten. Unten, zu unseren Füßen, da hausen sie, mein lieber Jüngling, mit ihrer hochgeschätzten Frau Mutter und ihren ebenso hochgeschätzten, züchtigen Schwestern. Ein Heim der achtungsgebietenden, tüchtigen Bürgerlichkeit, mit ihren unerschütterlichen Grundsätzen, mit all ihren Vorzügen und der Wahrheit eine Gasse. Auch mit ihrer ein wenig beklemmenden Trostlosigkeit. Hut ab vor ihr, ich meine vor der geordneten Bürgerlichkeit, wenn auch nicht jeder zwischen ihren Verwänden frei atmen vermag, selbst mancher von jenen nicht, die darin geboren. Trotzdem schlummert in uns von der anderen Welt, auf die ich gleich zu sprechen komme, doch eine heimliche, uneingestandene Sehnsucht nach dem Bürgertum. Ein wehmütiges Verlangen nach Pfeife, Ofenplatz und Pantoffeln, nach Kindergeschrei. Wir haben's nicht gleich aufhören, Herr Professor. Es nützt nichts, meine liebe Mitzi, wozu wir es leugnen wollen. Diese Sehnsucht ist da. Sie schläft oft, Wochen, Monate lang. Allein plötzlich erwacht sie. Aber grad Kindergeschrei. Also gut, wollen wir vom Letzteren absehen. Aber sonst sind wir Künstler diesem chronischen, unheilbaren Leiden, dieser unglücklichen, unerwiderten Liebe alle unterworfen. Alle, ohne Ausnahme. So wie im Bürger die Sehnsucht nach der freien Kunst verborgen lauert. Nur dass ihm der Sprung zu uns rüber leichter glücken mag als umgekehrt. Dies lediglich in Parenthese oder, um mich allgemein verständlich auszudrücken, zwischen zwei Gedankenstrichen. Hier oben aber, hier bei uns. Der Professor breitete seine kurzen Arme aus, so weit er konnte. Hier ist die andere Welt, die Lichte, die keine Schranken kennt, die sich über alles hinwegsetzt und einzig und immer nur dem einen Ziel entgegenstrebt, dem ewig Schönen und Hohen, dem Idealen. Bravo, bravo! A hohe Gage und a gesunde Wurzen. Pfui! Diese beiden Welten, meine Damen und Herren, hier auf einem so engen Raum zusammengedrängt und nur, wie ich schon bemerkt zu haben glaube, durch eine schwach überdünchte Lage von Schutt und Modder getrennt sind, muss natürlich früher oder später aufeinander stoßen. Ich bitte Ihnen, Herr Professor, nur nicht persönlich werden. Ich werde durchaus nicht persönlich. Ich spreche nur von dem, was sich im Großen wie im Kleinen immer wiederholt und wiederholen wird, solange diese Welt besteht. Und so auch hier, in den beiden Heerlagen, erhoben sich die Stimmen des Widerstreites gegeneinander. Sie klangen von unten nach oben, von oben nach unten. Das Fräulein Kranzler schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. Nicht persönlich werden, Herr Professor, habe ich schon mal gesagt. Das leide ich nicht. Er machte eine beschwichtigende Armbewegung. Sei ruhig, mein Kind, bleib ruhig, mein Kind. Ich nähere mich schon dem Ende. Meine Damen und Herren, inmitten dieses, ich bitte meine Worte jetzt wieder rein symbolisch zu nehmen, dieses Kampfgetümmels begann es aber aus dem Lager des Bürgertums heimlich und leise aufzuklingen. Erst nur ganz zaghaft, wie der Schlag eines scheuen, ängstlichen Vogels. Allmählich aber herzhafter und kräftiger, bis er an unsere Ohren drang. Und siehe, wir erkannten den sehnsuchtsvollen Ruf einer verwandten Seele, eines Bruders, den es, ohne dass es vielleicht selbst wusste, zu unserer freien, sonnigen Höhe emporlockte. Und aus unserer Mitte erhob sich eine gütige Schwester, die durch all den Lärm und Widerstreit tapfer hindurchschritt, den Bruder an der Hand fasste und, lassen Sie mich wieder zu dem eingangs gewählten Bild zurückkehren, als erlösende Prinzess in unser Reich hinaufführte. Heil, heil! Bravo! Mein lieber Jüngling, so kam es, dass Sie heute zum ersten Mal unseren Kreis betreten haben und dass es Ihnen, dem Bürger, vergönnt war, den Sprung aus Ihrer Welt in die unsere zu tun. Und mag es auch nicht für immer geschehen, mag es auch nur gewissermaßen ein erfrischendes Bad sein, aus dem Sie neu gestärkt wieder in Ihren Alltag zurückkehren. Hoffentlich hat keiner seine Schwimmhosen vergessen. Professor Swoboda schüttelte in gütigem Verstehen sein lockiges Haupt. Es nützte alles nichts, Mitzel. Trotz deiner frivolen Zwischenrufe wissen wir alle, dass du eine gute, goldene Seele bist, denn jeder Vogel singe, wie er nur kann. Nur nicht falsch. Und wieder an Walter Ortlieb gewendet, mein lieber Jüngling, seien Sie uns also herzlich willkommen. Mögen Sie bei uns finden, wonach Sie es verlangt, und mögen Sie noch oft in unseren Kreis Einkehr halten. Heil Ihnen! Und nun erhoben sich alle unter Heil und Bravo-Rufen von ihren Sesseln und mit Walter, der hilflos und das Gesicht von brennender Röte übergossen zwischen den beiden Mädchen stand, anzustoßen. Das Fräulein Kranzler nickte ihm besonders herzlich zu, und weil er von seinem Wein nur nippte, rief sie: Austrinken, Herr Ortlieb! Wenn man so gefährt wird, darf kein Tropfen im Glasl bleiben! Herr Professor, sagte jetzt der junge Herr, der neben ihr saß und als Oberleutnant angesprochen wurde. Ich beglückwünsche Sie zu Ihrer Rede. Wirklich großartig. Der Dicke wehrte mit Erkünstel Bescheidenheit ab. Oh, zu gütig. Das war ja nur eine Improvisation. Davon hat man aber durchaus nichts gemerkt. Das heißt, die Sache hatte gewiss den Reiz einer momentanen Eingebung, aber dabei war doch alles so vollendet und durchdacht. Gott, ich will nicht bestreiten. Ein bisschen was kann er ja, der alte Swoboda. Da bestrich sich der Professor die im halben Schädel beginnende Mähne zurück und lächelte fein und ohne verletzende Überlegenheit. Ein bisschen was. Das schlanke, dunkelhaarige Fräulein ging mit ausgebreiteten Armen auf ihn zu. Da muss ich schon protestieren, Meister. Reden lasst sich über sowas überhaupt nix. Kommen's her, dass ich Ihnen ein Puzzle geben kann. Aber er wich einen Schritt vor ihr zurück. Hebe dich hinweg, Grausame. Bin ich wirklich schon eine so alte, verbrauchte Maschine, dass ein junges, schönes Weibes wagt, mich am helllichten Tag vor den Augen ihres Geliebten zu küssen? Oh, Ernestine, habe ich das um dich verdient? Habe ich dich darum unter Schweiß und Qualen aus deiner Johanna und deiner Eboli die letzten Reste des schnöden Wiener Dialekts ausgemerzt? Gängen's halt bitte ins Nebenzimmer, meinte das Fräulein Kranzler. Wenn sie ein heimliches Bussel haben wollen, der Herr von Hübler wird schon nichts dagegen haben. Und der Herr von Hübler verneigte sich sehr zuvorkommend. Aber durchaus nicht. Die Herrschaften brauchen sich nicht im geringsten zu genieren. Nein, erklärte der Professor voller Haben Entsagung. Auf ein aus Mitleid gespendetes Almosen verzichte ich. Dies habe ich denn doch nicht notwendig. Alsdann, alsdann! Das Fräulein Kranzler klatschte ungeduldig in die Hände. Sitz mal nieder, meine Herrschaften. Das Offizielle ist vorbei und jetzt Fängt die X-Kneipen an. Neuer Ortlieb. Was stehen sie denn da so trampert da? Sie werden da an den, was der Professor gesagt hat, keinen Anstoß genommen haben. Walter schüttelte ohne aufzublicken den Kopf und ließ sich langsam auf seinen Platz nieder. Ach nein, ich habe ja verstanden, was der Herr Professor sagen wollte und dass er es gut mit mir gemeint hat. Endlich ein wirklich Verstehender. Der Professor streckte ihm die Hand über den Tisch entgegen. Sie gefallen mir, junger Freund. In Ihnen steckt ein guter Kern. Nur alsdann, erklärte das Fräulein Kranzl befriedigt. Aber jetzt nur keine Herzensergüsse mehr. Das bitte ich mir aus. So, Herr Ortlieb, gefeiert sind sie genug worden. Jetzt müssen sie schon was leisten. Deswegen sind sie ja eigentlich gekommen. Ja, bitte. Und nun warf ihm auch seine kleine blonde Nachbarin einen zärtlich bitteren Blick zu. Gehen's, singen's was. Ich höre so viel gern zu der Klampfen singen. Junger Freund, Sie haben keine Ursache, sich zu zieren. Ich bin überzeugt, Sie werden Ihrem Mann stehen. Walter sah die Laut in seinen Armen an, wie ein vertrautes, menschliches Wesen, das ihm beistehen sollte. Ich will ja gerne singen, aber die Herrschaften werden sich gewiss viel mehr erwarten. Sie sind ja doch alle Künstler und ich habe eigentlich gar nichts gelernt. Machen's keine langen Redensarten, nutzt ihn ja doch nix, entschied das Fräulein Kranzler. Also vorwärts, vorwärts. Aber zuerst müssen's nur mit trinken, dass leichter geht. Aber nein, danke, ich kann wirklich nicht. Aber gängern's, das ist doch überhaupt kein Wein. Das ist ja nur ein Zuckerwasser. Resal, du schaust dir um den Freund, aber schon gar nicht um. Schenk ihm ein und stehst zusammen mit ihm, damit's ihm besser schmeckt. So. So ist recht. Das lassen wir gefallen. Gar so schlecht ist das Gesöff ja doch nicht. Oh nein, im Gegenteil. Nur singen's. Und jetzt lassen's los. Also, wenn die Herrschaften wirklich wünschen? Natürlich, natürlich. Er fingerte eine Zeit lang suchend auf den Saiten herum. Ich weiß noch nicht recht, womit ich anfangen soll. Mit was mögen? Sie wissen doch Sachen knur. Ja, das schon. Nur so im Anfang darf es vielleicht auch etwas Ernsteres sein. Aber gewiss. Ach ja, Herr Ortlieb, meinte das dunkelhaarige Mädchen schwärmerisch. Ich höre die ernsteren Lieder so viel gern. Zwegen was hasert's denn sonst ein Ernestin? Nur nicht zu viel traurige Sachen, sonst fangt's gleich zum Deklamieren an. Und das war gefehlt. Noch einmal bemächtigte sich Walters eine leise vorübergehende Beklemmung, denn alle Anwesenden, die bisher durch ihr Gespräch und durch die Rede des Professors Swoboda doch mehr oder weniger von ihm selbst abgelenkt worden waren, vereinigten sich jetzt wieder, ihre Blicke gespannt und mit einer Art belustigender Neugier auf ihn, so wie kurz zuvor bei seinem Eintritt in das Zimmer. Zugleich aber wusste er, dass diese Neugier jetzt nicht mehr seiner äußeren Erscheinung galt, sondern dem erwarteten Gesang, und so wenig Vertrauen er in sein Auftreten und sein Aussehen setzte, so sicher glaubte er sich trotz aller abwehrenden Bescheidenheit auf sein Lautenspiel und seinen Vortrag verlassen zu können. Hatte er damit einem so unvergleichlichen Geschöpf wie dem Fräulein Clermont und einer so feinen Kennerin wie der alten Dame genügt und sogar Freude bereitet, dann würde er wohl auch vor diesen Menschen, die es ja gewiss nicht schlecht mit ihm meinten, die aber doch ganz anders geartet waren, in Ehren und ohne Spott bestehen. Trotzdem wählte er für den Anfang jenes Lied, das ihm vor allen am liebsten und geläufigsten war und das er im Schlafe hätte singen können, ohne einen Fehler ein Steckenbleiben befürchten zu müssen. Und er hob an. Ich war noch so jung und war doch schon so arg. Kein Geld hatte ich gar nicht, das gotz ich meiner Bar. So nahm ich meinen Stab und meinen Bettelsack und pfiff das Vaterunser den lieben langen Tag. Und als ich kam vor Heidelberg hinan, da packten mich die Bettelvöck gleich hinten und vornan. Der eine packt mich hinten, der andere packt mich fern. Ei, der verfluchte Petelfuck, so lasst mich ungeschoren. Und als ich kam vor Battlefogt sein Haus, da schaut der alte Spitzbub zum Fenster schon heraus. Ich dreh mich gleich herum und seh nach seiner Frau. Hey, du verfluchter Battlefogt, wie schön ist deine Frau. Er beherrschte die weisen Wort und griff so vollkommen, dass er während des Singens seine Zuhörer heimlich beobachten konnte. Zunächst streifte er sein Blick das Fräulein Kranzler, denn er befürchtete, sie würde ihn gelegentlich mit ähnlich mutwilligen Ausrufen unterbrechen, wie zuvor den würdigen Professor Swoboda bei seiner feierlichen Ansprache. Aber sie saß ihm ganz ernst gegenüber und hielt ihre freundlichen Augen auf ihn gerichtet. Und wie sie nun, weil alle Strophen des Liedes nach der gleichen Melodie gesungen wurden, bei der dritten Strophe auch noch leise mitzusummen begann, wurde ihm so heimlich und sicher zumut, als sitze er ein Stockwerk tiefer mit der Mutter und den beiden Schwestern um den runden Tisch herum. Und Josephine singe die Weise um eine Oktav höher mit, da sie ja nicht so musikalisch war wie die Anna, die zu seinen meisten Gesängen die zweite Stimme traf. Dann wanderte sein Blick weiter zu dem dicken Professor, der den Stiel seines Weinglases spielend zwischen den Fingern drehte und anfangs gleichsam in zu wartendem Misstrauen die Stirn in Falten gezogen und die Unterlippe ein wenig vorgeschoben hatte. Und er sah, wie die Falten sich allmählich verloren, wie der Mund sich zu einem zufriedenen Lächeln glättete und wie schließlich der ganze Schädel mit den stark zurücktretenden, buschig gesträubten Haaren mehrmals hintereinander beifällig nickte. Endlich schielte er auch, ohne den Kopf zu wenden, seitwärts zu den beiden Nachbarinnen und bemerkte, dass die schlanke, dunkelhaarige Ernestine den Kopf in die Hände stützte und mit etwas erkünstelter Entrücktheit vor sich hin lauschte. Die kleine blonde Resel zu seiner Rechten aber ihm mit weit aufgerissenen Augen und mit ein wenig geöffnetem Mund ins Gesicht starrte, wie ein Kind, dem man eine spannende, gruselige Räubergeschichte erzählt. Um die beiden jungen Männer, den Herrn von Hübler und den Herrn Oberleutnant, bekümmerte er sich gar nicht. Es war ihm gleichgültig, ob sie seinem Gesang zuhörten und Gefallen daran fanden. Ja, sie waren ihm so fremd und fern, dass er sie überhaupt nicht sah und nicht wusste, ob sie noch bei Tisch saßen oder nicht. Mit seinem Gefühl wurden auch sein Spiel und sein Vortrag immer sicherer, immer entschiedener. Die zu Beginn durch ein wenig leisen, zaghaften Griffe kräftigten sich und die scheinbar verschleierte Stimme erhob sich immer klarer und freier. Der Battlefogt erfasst einen grimmigen Zorn. Er lässt mich ersetzen in tiefen, tiefen Turm. In tiefen, tiefen Turm, bei Wasser und bei Brot. Ei, du verfluchter Petelfock, krieg du die schwerste Not. Und wenn der Petelfock gestorben ist, man sollte nicht begraben wie einen anderen Christ. Lebendig ihn begraben bei Wasser und bei Brot. Wie mich der alte Battlefogt begraben ohne Not. Ihr Brüder seid nun lustig, der Battlefogt ist tot. Er hängt schon im Galgen, ganz schwer und voller Not. In der verwichenen Woch, am Dienstag um 8:30, da haben sie ihn gehangen, in Galgen fest hinein. er hätt die schöne Frau beinahe umgebracht, weil sie mich armen Lumpen freundlich angelacht. In der vergangenen Woch, da sah er noch heraus, und heut bin ich bei ihr in seinem Haus. Er schloss noch mit einem kurzen, herzhaften Griff, aber dann, sobald er nicht mehr sang und spielte und die Laute auf die Knie sinken ließ, schlug er die Augen nieder, während wieder ein hilfloses Lächeln um seine Lippen lief. Das Fräulein Kranzler stemmte die Hände in die Hüften und blickte herausfordernd im Kreis herum. »Nur meine Herrschaften, kann er was? Hab ich zu viel gesagt oder nicht?« Die Oberleutnant verneigte sich gegen sie. »Mein Kompliment zu dieser Entdeckung, wirklich hervorragend.« »Herrlich, herrlich schön«, schwärmte das Fräulein Ernestine. »So einfach, so ungekünstelt und dabei doch jeder Ton voller Empfinden. Nicht wahr, Hugo?« Der Herr von Hübler stimmt dir pflichtschuldigst bei. »Ich muss schon sagen, ich hab den Sven Scholander gehört und den Kote, aber allerhand, Hochachtung.« »Na, und Sie, Herr Professor?« wandte sich das Fräulein Kranzler an den Dicken, der noch immer sein Weinglas in der Hand hielt. »Sie sagen gar nichts? Und du, Resal, ha?« »Ach Gott«, meinte die Kleine. »Der Herr hat ja so schön gesungen.« Und dann mit einem Seufzer der Erleichterung. »Ach, Gott sei Dank, dass den Jungen wieder auslassen haben und den Alten aufgehängt. Singen Sie, Ortlieb«, lachte das Fräulein Kranzler. »Die Riesel haben's, die ist mitgegangen. Dies ist das richtige Zuhören. Besser kann man es nicht wünschen.« Und nun legte auch der Professor Swoboda sein Gesicht in bedeutungsvolle Falten, zum Zeichen, dass jetzt nach all den übrigen er das letzte, entscheidende Wort sprechen wolle. »Mein lieber junger Freund, Sie sind ja ein Künstler, ein wirklicher Künstler.« »Natürlich, Sana«, rief die Kranzler dazwischen. »Das hab ja gleich gesagt.« »Ach Gott, die Herrschaften sind ja alle so freundlich«, versuchte Walter mit leiser Stimme abzuwehren. Aber der Professor schüttelte nachdrücklich den Arm. »Nur keine falsche Bescheidenheit. Ich pflege sonst meine Anerkennung nicht zu verschwenden, was, Kinder? Das werdet ihr mir doch aus eigener Erfahrung bestätigen können.« »Leider«, seufzte das Fräulein Ernestine, und auch die beiden anderen Mädchen gaben ähnliche Erklärungen ab. »Wenn ich Ihnen sage, dass Sie ein wirklicher Künstler sind«, fuhr er nun zu Walter gekehrt fort, »dann habe ich meine Gründe dafür. Wenn man bedenkt, dass Sie niemals Unterricht genommen haben, weder Gesangs- noch Vortragsunterricht.« »Kinder, passt's auf«, unterbrach das Fräulein Kranzler. »Jetzt rekommandiert der Professor unsere Schule unter besonderer Berücksichtigung von unserem eigenen Kurs.« »Ich pflege mich niemals anzubieten, meine Liebe, und ebenso wenig pflege ich einem Menschen zuzureden, Künstler zu werden oder zur Bühne zu gehen. Im Gegenteil, an diesem Fall wäre es wirklich zu beklagen, wenn eine so ausgesprochene Begabung nicht bis auf den Grund ausgeschöpft werden sollte.« »Ob sie der Herr Ortlieb ausschöpfen lassen will oder nicht, das ist seine Sache. Auf dies kommt jetzt nicht an. Hauptsache ist, dass er schön gesungen hat und dass er allen gefallen hat.« Sie hob ihr Glas gegen Walter. »Prost! Und dass uns nur recht viel vorsingen.« Und wieder stieß die ganze Runde mit ihm an. Diesmal trank er aus, ohne sich nötigen zu lassen. Und auch als seine kleine blonde Nachbarin ihm von neuem einschenkte, widersprach er nicht. Der dunkelgelbe, fast bräunliche Wein, der unter seiner Süße und seinem Gewürz eine heiße Kraft verbarg, schmeckte ihm wie einem Kinde eine ungekannte Nascherei, und ahnungslos gab er sich dem fremden, lockenden Genuss hin. Eine wunderbare, schwebende Sorglosigkeit begann ihn zu erfüllen, die nicht nur das, was er sah, sondern auch alles, was er mit leichten, mühelosen Gedanken streifte, in ein unendlich helles und fröhliches Licht tauchte. Er hatte sich ja mit seinem bisherigen Leben gewiss immer beschieden und sich in keiner Weise darüber hinaus gesehnt, auch war ihm mit Ausnahme der plötzlichen Trennung von Olga Clermont noch kein tieferes Leid geschehen. Aber nun wurde aus dieser dürftigen Zufriedenheit ein so sonniges, himmelblaues Glück, wie es ihm nicht einmal die schönsten Stunden an der Seite des jungen Mädchens in der Villa gebracht hatten. Denn zwischen ihr und ihm war trotz ihrer Güte und seines innigen Vertrauens doch immer etwas Letztes, Trennendes zurückgeblieben. Etwas, was ihn hinderte, auch in dem Stillen und Innersten an eine Berührung, an etwas Gemeinsames zu denken. Und wenn er auch merkte, dass die Freundlichkeit der Menschen, die ihn hier umgaben, nicht so ganz ehrlich und herzenswarm sein mochte, so fehlte ihr dafür doch diese sonderbare, rätselhafte Hemmung. Er musste zu niemandem aufschauen, wie zu etwas Verehrungswürdigem, aber Unerreichbarem. Er durfte sich ahnungslos als Gleicher untergleichen fühlen, und das war es ja, was ihn so sorglos fröhlich machte, ihm so unsäglich wohltat. Ein helles, verklärendes Licht strahlte nicht nur auf den Augenblick aus, sondern auch auf sein vergangenes Leben und zugleich auf die Zukunft. Er vergaß, wie dumpf ihm oftmals in letzter Zeit daheim zumute gewesen war. Er dachte nicht daran, wie bösartig und gehässig die Mutter und die Schwestern von diesen Leuten gesprochen hatten, in deren Mitte er nun saß, und er bedauerte sogar, sie nicht hier oben bei sich zu haben und an seiner Fröhlichkeit teilnehmen lassen zu können. Sie würden gewiss ein ähnliches Behagen empfinden wie er. Vor allem hätte Anna ganz gut zu den drei Mädchen gepasst, obwohl sie nicht so hübsch war und auch kaum so gut zu singen verstand. Allein selbst die Mutter und die Josephine wären vielleicht ein klein wenig heiterer geworden. Heiterer jedenfalls, als wenn sie damals, vor vielen, vielen Monaten, die Möglichkeit gehabt hätten, mit ihm und den Fräulein Clermont in der Villa beisammen zu sein. Hier oben gab es keinen glänzenden Reichtum, keinen beklemmenden Prunk. Hier war man nicht der Enkel des Gärtners, der Anverwandte eines Bediensteten. Mochten diese Leute auch freier leben, mochten sie süßen Wein in Strömen trinken und Bäckereien dazu essen, die sicherlich viel Geld gekostet hatten. Sie hausten doch unter dem gleichen Dach, und ihre Wohnung lag wohl um ein Stockwerk höher, war aber nicht größer und geräumiger als das eigene liebe Heim. Aber wenn die Mutter und die Schwester noch fehlten, wenn sie seine Freude nicht teilen konnten, weil sie zu den Großeltern ausgefahren waren in das kleine Gärtnerhaus am Rande der Stadt, was lag daran? Er war hier, er war so froh und so glücklich, und er wusste, nun würde er immer so glücklich bleiben. Nein, er würde noch viel glücklicher, viel froher werden. Das ganze Leben war ja etwas so Gutes und Schönes, und kam auch einmal ein trauriger, böser Augenblick, eine Trennung von einem Menschen, den man lieb hatte und mit dem man gern beisammen geblieben wäre. Man brauchte deshalb nicht zu verzagen, zu verzweifeln. Es würde ja doch wieder alles gut werden, und man würde wieder mit ihm zusammenkommen, so gewiss als eines Tages auch die schöne junge Dame in der Villa dort draußen zurückkehren und ihn zu sich zurückrufen musste, damit er wieder mit ihr als getreuer Ritter in der altertümlich eingerichteten Halle oder hoch oben über der ganzen Stadt in dem kleinen Tempel sitzen und ihr seine Lieder vorsingen konnte. Und wie um sich für diese Zeit, die er in seinem glückseligen Taumel schon kommen sah, würdig vorzubereiten, begann Walter Ortlieb, ohne sich lange bitten zu lassen, aufs Neue zu singen. Und in seinem wunderbar frohen, zukunftssicheren Gefühl erhob er sich höher über sein Spiel und seinen Gesang, als ihm jemals in der Gesellschaft Olga Clermonts oder selbst daheim, wenn er ganz allein und frei von äußeren Hemmungen in seiner Stube saß, gelungen war. Jeder kleinlichen Sorge um die Richtigkeit der Weise entbunden, trug er seine ernsten und heiteren Lieder vor. Eine Unmenge von Einfällen und Wendungen, an die er sonst nie gedacht hätte, tauchten erst jetzt während des Singens blitzartig in ihm auf und wurden ebenso schnell und sicher angebracht. Ja, er versuchte sogar, vielleicht zum ersten Mal im Leben, seinen Gesang durch allerhand Mienenspiel und durch die verschiedensten Bewegungen des Kopfes und des Oberkörpers recht glücklich zu unterstützen. Dabei arbeitete er die Begleitung immer sorgfältiger aus, floch zwischen die einzelnen Strophen kunstvolle Verzierungen ein und gab an Stellen, wo er sich eben zum gesungenen Wort schickte, die überraschendsten musikalischen Scherze zum Besten, über die er im Augenblick selbst erstaunte. Viel größer aber waren das Erstaunen und die Verwunderung seiner Zuhörer, die für solche nicht immer besonders schmackvolle Mätzchen starke Empfänglichkeit bewiesen und dazu neigten darin, eine Offenbarung höherer und wahrhaftiger Kunst zu sehen. Das dunkelhaarige Fräulein Ernestine verfiel, je nachdem Walter ein lustiges oder ein schwermütiges Lied anstimmte, bald in die ausgelassenste Heiterkeit, bald wieder in tiefste Wehmut. Die beiden jungen Herren belachten mit aufrichtiger Herzlichkeit die zahlreichen Derbheiten in den volkstümlichen Liedern, deren Bedeutung der Sänger selbst meist gar nicht kannte und die er vielleicht eben darum so drollig zur Geltung brachte. Und das kleine, blonde Mädel zu seiner Rechten war voll Bewunderung, die nicht bloß aus den weit aufgerissenen Augen, sondern auch aus dem halboffenen Mund hervorzuquellen schien und nur bei jenen Wendungen, die auch den Herrn von Hübler und den Herrn Oberleutnern so vergnügten, durch ein ehrliches Gelächter unterbrochen wurde. Einzig und allein das Fräulein Kranzler, deren Fassung sonst gewiss nicht so leicht erschüttert werden konnte, war durch die merkwürdige Wandlung ihres Treppenhausbekannten zu sehr verblüfft, um gleich die richtige Freude darüber zu empfinden, und saß ihm einstweilen nur kopfschüttelnd und mit fragendem Schweigen gegenüber. Aus die wenigen Gläser eines Getränkes, dessen Wirkung sie selbst bei dem Genuss einer ganz erheblichen Menge nicht mehr verspürte, diese Veränderung hervorgebracht haben könnten, daran dachte sie nicht. Und nun blieb es ihr unbegreiflich, wieso der schüchterne, unbeholfene Mensch, aus dem sie sonst jedes Wort förmlich mit Gewalt herausziehen musste, in so kurzer Zeit ein ganz anderer geworden war. Der erste, der seine begeisterte Anerkennung nicht länger zurückzuhalten vermochte, als Walter nach einem besonders gelungenen Stück aufatmend innehielt und die Hand dämpfend auf die Saiten legte, war der Professor Swoboda. »Mensch«, rief er, nachdem er sein Glas noch rasch geleert hatte und dann aufgeregt mit der Hand in der Luft herumfuhr. »Mensch, Sie sind ja ein großer Künstler. Ich habe gleich gemerkt, aber nicht, was hier vorgeht. Ihr habt ja keine Ahnung, was für ein Augenblick das ist. Wir stehen hier an der Wiege eines gewaltigen, bedeutungsvollen Ereignisses. Wir sind die Taufpaten einer Erscheinung, deren Tragweite wir noch gar nicht bemessen können. Mädeln, ihr werdet schon längst hinter den Kulissen einer jammervollen, schmierigen Biert sein. Aber sein Name wird sich über die ganze Welt verbreiten. Von allen Plakaten Europas und Amerikas wird herabstrahlen, mit faszinierender, hypnotischer Wirkung. Alle Konzertsäle werden ausverkauft sein, alle Haare werden sie ihm abschneiden. Aus seinen Kranzschleifen wird er sich Schlafröcke und Bettdecken machen lassen können. Aber Herr Professor, was hat er gesagt? Wir werden krepieren, nur bis zu einer Schmier werden wir's bringen. Er ist doch selber unser Lehrer. Denkt an mich, Kinder, schrie der Dicke wieder. Denkt an mich, habe ich gesagt. Ich, der alte Swoboda, und ich hab noch immer richtig prophezeit. Dieser Mann wird ein Wunder aller Weltteile werden, und wir haben ihn aus der Taufe gehoben. Kinder, das ist ein großer Augenblick. Alsdann, in Gottes Namen, erklärte das Fräulein Kranzler lachend. Wann für uns nur der Arimathee-Verein überbleibt. Wann schon so ein großer Augenblick ist, nachher muss er gefeiert werden. Und weil schon von einer Taufe geredet haben, Herr Professor, den Pampaletsch, den darf schon ich aus der Taufe heben, gönn's? Weil du ich die sensationelle Entdeckung gemacht hab. Ja, Mitzel, das kann und wird dir kein Mensch bestreiten. Und dafür wirst du auch mit ihm in die Unsterblichkeit eingehen. In Ewigkeit? Amen. Alsdann, Kinder, zusammenhalten, Toffis. Ich bin die Godel und der Professor ist der Pfarrer. Bravo, bravo. Gilt schon. Kommen Sie her, Ortlieb, dass ich ihn übers Dorfwandel halt. Und der Professor wird ihn anschütten, aber nicht mit Wasser. Mit Wein, mit edlem Wein, mit Wein, der so hell und klar ist wie sein Gesang. Halt, meine Herrschaften, rief jetzt der Herr von Hübler, der Spender des kostspieligen Getränks, dazwischen. Einen Vorschlag. Was ist? Äußert damit. Wie wäre es, wenn wir die Taufe auf eine andere, sozusagen innerliche Weise vollziehen würden? Denn erstens wäre unser verehrtes Fräulein Kranzler, weil er Hochachtung von ihrer sonstigen Fertigkeiten und Fähigkeiten, ja doch kaum imstande, den Täufling übers Becken zu halten. Und zweitens, unterbrach die so angezweifelte nüchtern und trocken, wer schad um ein Wein, recht soll's haben. Alsdann, Kinder, steh's mir zusammen und lass mein Täufling leben. Und nachdem er bereits abgespendet ist, der was selber auch mittrinken. Prost, Herr Ortlieb. Na, tut's Ihnen leid, dass Sie kommen sind? Nein, Fräulein, nein, ich danke Ihnen. Nix danken, trinken's lieber und bleiben's alle so fesch, wie Sie jetzt auch sind. Sie zwinkert dem Vielsagen zu. Ich schon wissen, was? Die Gläser klangen wieder aneinander und die Stimmung steigerte sich bis zur frohsten Ausgelassenheit. Sie wurde jetzt gleichsam allgemein und umfassender, da sie nicht nur einen einzigen erfüllte und von ihm erst auf die übrigen übergehen musste. Bei Walters Eintritt in das Zimmer war nicht nur ihm selbst beklommen zumute gewesen, auch der anderen hatte sich jene Befangenheit bemächtigt, der selbst der gewandteste und sicherste preisgegeben ist, wenn er mit einem Menschen aus einem fremden, ihm gänzlich unbekannten Kreise zusammentrifft. Sie waren zwar alle in das nicht sehr freundschaftliche Verhältnis der beiden Familien eingeweiht, sie hatten sogar manches der Wortgefechte, die zwischen der Witwe Kranzler und der Inspektorin oder deren Tochter von Laube zu Laube ausgetragen wurden, durch die offengelassenen Türen zu ihrer Belustigung angehört und auch schon vieles von Walter vernommen, trotzdem wussten sie nicht recht, wie sie sich zu diesem seltsamen jungen Menschen stellen sollten, der immer nur ängstlich gehütet bei drei Frauen lebte und dabei doch so schön und rührend zur Laute sang. Das Fräulein Kranzler selbst, sobald sie seines Besuches versichert war, vermochte nicht recht schlüssig zu werden, ob es besser sei, ihre Freunde auf eine komische Gestalt oder auf eine willkommene Bereicherung ihrer Geselligkeit vorzubereiten. Ihr heimlicher Schützling konnte sich durch seine ihr von den Begegnungen im Treppenhause hinlänglich bekannte Ungeschicklichkeit sehr lächerlich machen. Er konnte aber ebenso gut trotz aller Unsicherheit und Bescheidenheit durch sein Spiel und seinen Gesang, über die sie sich am Ende kein maßgebendes Urteil zutraute, einen recht günstigen Eindruck hervorrufen. Weil sie sich nun in keiner Weise der Verantwortung für irgendeine Täuschung aussetzen wollte, ließ sie beide Möglichkeiten offen und steigerte dadurch die Ungewissheit ihrer Gesellschaft, die im Zweifel war, ob sie einen Tölpel oder einen verkannten Künstler zu erwarten habe. Und obgleich ein unfreiwilliger Spaßmacher, wenigstens für kurze Zeit sicherlich nicht unerwünscht gewesen wäre, freuten sie sich doch alle, dass der junge Mensch durch seine, ihre nur mittelmäßigen Anforderungen weit übersteigenden Darbietungen aufs Angenehmste zur Unterhaltung beitrug und dass seine bei manchen Gelegenheiten hervortretende Unbeholfenheit wohl nebenher unauffällig und harmlos belächelt werden konnte, ihn aber durchaus nicht als albernen Dummkopf erscheinen ließ. So entwickelte sich das Treiben in der gleichen Weise wie in den früheren Tagen, an denen Walter noch nicht daran teilgenommen hatte. Und weil er selbst schon ein wenig ermüdet war und ausruhen wollte, begannen die anderen der Reihe nach ihre Vorträge, deren Widerhall und Begleitgeräusche sonst bis in die Wohnung der Inspektorin hinabgedrungen und dort von den Frauen so lästig empfunden worden war. Als erste erhob sich das Fräulein Kranzler von ihrem Platz. Jetzt dürfen Sie ein wenig ausrasten, Herr Ortlieb. Schon damit sehen, dass es gar nicht so schlecht ausschaut mit uns, wie der Professor gesagt hat. Wir können schon ein bisschen was. Vorwärts, Herr von Hübler. Wird Ihnen nicht schaden, wenn Sie ein wenig was arbeiten. Der Herr von Hübler setzte sich gehorsam ans Piano. Und nun sang sie Operettenarien und Lieder, die sie zwar Volkslieder nannte, die aber in Walters Sammlungen schwerlich aufzufinden gewesen wären. Sie besaß keine sehr umfangreiche Stimme und auch nicht viel Schulung, aber umso mehr Temperament und auch eine ziemliche Fertigkeit in der landläufigen Vortragsweise, so dass der junge Ortlieb, der noch niemals eine Frau derartig hatte singen hören, sich dem allgemeinen Beifall begeistert anschloss und ein über das andere Mal versicherte, er sei dem Fräulein Kranzler gegenüber ein armseliger Stümper und werde sich nach ihr gar nicht mehr zu singen trauen. Auch der Herr Professor Swoboda erklärte sich bereit, seine Äußerungen von der bevorstehenden Schmierenlaufbahn zurückzuziehen, wurde jedoch zur Buße für seine frühere Ruchlosigkeit dazu verurteilt, selbst einiges zum Besten zu geben. Ein Richtspruch, dem er sich gern und ohne lange Zierei unterwarf. Er deklamierte ein paar Gedichte, die bei aller scheinbaren Würde und Ernsthaftigkeit nur eine ununterbrochene Reihe von Unsinn und Zweideutigkeiten darstellten, und dann seine besondere Eigentümlichkeit, einige Strophen, die bei einem bestimmten Wort, wie oft auch nur bei einer bestimmten Silbe, und wenn man schon auf die ungeheuerlichste Derbheit gefasst war, plötzlich in einen ganz harmlosen, unschuldigen Ton einlenkten. Auch seine zwar schon zum größten Teil bekannten Vorträge erregten lebhafte Heiterkeit und Beifall, und Walter, obwohl er nur das Wenigste verstand, lachte doch aus seinem innersten Frohgefühl heraus herzlich mit. Etwas schwer ließ sich die dunkelhaarige Ernestine zu einigen Darbietungen bewegen, umso mehr, als man sie allgemein bat, wenigstens einstweilen noch von ernsthaften Stücken abzusehen und, wie das Fräulein Kranzler bemerkte, noch nicht die tragische Walze einzuhängen. Allein endlich gab sie nach, und nun glückten ihr ihre äußerst bedenklichen, nur für Herrenabende geeigneten Vorträge so ausgezeichnet, dass der Professor Swoboda sie als seine höchst begabte, vielversprechende Schülerin unter lärmendem Jubel in die Arme schloss und ihr einen Weihekuss auf die Stirn drückte. Auf allgemeines Verlangen willigte zuletzt auch der Herr Oberleutnant ein, volkstümliche Vierzeiler zu singen, deren er sich noch von einer Gebirgsgarnison her erinnerte. Nur bat er sich diesmal die einem solchen Zweck besser entsprechende Lautenbegleitung aus, die Walter gern übernahm, da ihm die angegebene, mit jeder Strophe sich wiederholende Melodie schon längst bekannt war. »Und jetzt, meine Herrschaften«, begann das Fräulein Kranzler, nachdem ihr Freund die gebührende Würdigung gefunden hatte. »Jetzt kommt die Hauptsache. Jetzt kommt der Star von unserer Gesellschaft. Von der weiblichen soll das natürlich hassen. Res Alavanti, deine neueste Nummer.« Die kleine Blonde an Walters rechter Seite schüttelte heftig abwehrend den Arm. »Na, na, heut singe nicht. Der Gesang ist bei dir in- und Nebensach. Tanzen sollst. Na, na, dies erst recht nicht. Riesal?« Fräulein Kranzlers Stimme bekam einen befehlenden Beiklang. »Sei nicht fad, hörst?« Das Mädel versuchte jetzt die Hilfe der übrigen anzurufen. »Kitzleutel, schaut, lasst mich in Ruhe. Ich bin heute wirklich nicht in Stimmung. Und wenn ich einmal nicht in Stimmung bin, nachher bringe ich nix zusammen. Ich bitte gar schön.« Auch das Fräulein Kranzler wandte sich jetzt an die ganze Gesellschaft. »Meine Herrschaften, habt schon sowas erlebt? Der Reisel, nicht in Stimmung. Ja, Reisel, was fällt dir denn ein?« Die Kleine schob trotzig die Unterlippe vor. »Nix, aber ich werd damit keine Lust haben dürfen, in Hans Wurst zu machen.« Das Fräulein Kranzler sah sie noch eine Weile kopfschüttelnd an. Dann brach sie plötzlich in lautes Lachen aus. »Kinder, mir scheint's gar, die Reisel geniert sie von Herrn Ortlieb. Gered nicht so dumm. Meine Sö. Und Gott, der Riesel ist g'scham geworden. Kinder, so hätt's war noch nicht da.« Mit züchtigen, verschämten Wangen sieht er die Jungfrau vor sich stehen, deklamierte der Professor Swoboda, und nun wurde die Kleine ernstlich zornig und schlug mit der Hand auf den Tisch. »Wann sie jetzt bald aufhört, nachher geh überhaupt. Und da steh die«, rief das Fräulein Kranzler. »Mir scheint gar, du bist narrisch geworden. Da bleibst und tanzen wirst und jetzt erst recht. Was hatte der Ortlieb davon, wenn's allweil nur daneben immer hockst und im Augen machst wie ein abgestochenes Keibel? Na, hab ich nicht recht, der Ortlieb? Sang selber. Gönn's, die Riesen muss jetzt mal singen und tanzen. Wir haben uns ja auch nicht erst recht lang bitten lassen.« Walter wusste nicht gleich, was er sagen sollte. Er hätte der Nachbarin ja gewiss gern geholfen, aber der Gastgeberin durfte er doch auch nicht widersprechen. Ach Gott, ich möchte ihm keinen Preis, dass das Fräulein vielleicht meinethalben gezwungen wird, obwohl es mir natürlich sehr leid tut. Siehst das? Entschied das Fräulein Kranzler kurz und bündig. Der Ortlieb sagt selber, dass er dich gern hören und sehen möchte. Als dann, mach keine langen Spompernadel mehr. Avanti, avanti. Die Kleine sah Walter vorwurfsvoll an. Gehen's, sie sind ein grauslicher Ding. Wenn sie jetzt gesagt hätten, dass ich nicht singen brauch, hätte ich mir Ruhe gehabt. Sie stand mit einem plötzlichen Ruck auf und leerte ihr Glas auf einen Zug. Ah was, von mir aus, gingen wir's an, Herr Hübler. Und nun sang sie ein gänzlich inhaltloses, stumpfsinniges Lied mit einem sich nach jeder Strophe wiederholenden Kehrreim, der nur aus vollständig unzusammenhängenden Worten, ja oft auch nur aus irgendwelchen rätselhaften Lauten bestand und von einem regellosen, dürftig einen Takt gebundenen Tanz begleitet wurde. Es war ein Tanz, der nichts bedeuten und keinerlei Empfindungen veranschaulichen sollte. Er diente lediglich dem Zweck, die schön geformten Beine und die zierliche Unterwäsche der Tänzerin so weit wie möglich zur Geltung zu bringen. »Na, Herr Ortlieb«, rief das Fräulein Kranzler, »wie gefällt's Ihnen denn? Fein, was?« Und sich plötzlich unterbrechen. »Aber Sie schauen ja gar nicht hin. Na, hören Sie samt der Richtige. Das singt alle wie von Liebe und Schönheit, dass man glauben könnte, hat schon was Gott was mitgemacht. Und jetzt traut er sich nicht einmal hinschauen, wenn das Zaubersmadeln die Kittel ein wenig lupfen tut. Na, sowas.« »Das verstehst du nicht, Mitzi«, belehrte der Professor Swoboda. »Der richtige Künstler hat eben alles in sich selbst.« »Gens Rinsker Blech, wie kann denn ein Mannsbild der Fürst von Madel in ihm selber haben?« »Oh Weisheit, du redest wie eine Taube.« Die Wirkung des süßen, ungewohnten Getränks und der lebhaften, ihm mit sich vortragenden Geselligkeit war auf Walter schon eine so mächtige geworden, dass er auch jetzt, da er selbst nicht mehr spielte und sang und nur den Vorträgen der anderen lauschte, das Gefühl einer tiefen Zufriedenheit, eines sonnigen Glücks, das nie mehr von ihm weichen würde, in sich behielt. Als seine kleine blonde Nachbarin ihren Tanz begann und ihre Röcke dabei immer höher und höher flogen, stieg eine heimliche Beklemmung in ihm auf und er musste vor dem lockend erschreckenden Bild seinen Blick unwillkürlich zu Boden schlagen. Aber der Antrieb dazu ging nicht von einer Erregung, der Scham oder vielleicht des Widerwillens aus, sondern bloß von der fast an Verstörtheit grenzenden Überraschung, die diese Enthüllung eines weiblichen Körpers ihm bot und die für kurze Zeit seinen Taumel besiegte. Denn so wie sein völlig abgeschlossenes Leben und sein körperliches Gebrechen ihn immer von jedem innigeren Verkehr mit anderen Altersgenossen entfernt hatten, so war er auch, als die Zeiten der ersten Knabenverliebtheiten schon längst hinter ihm lag, noch viel weniger mit Frauen und Mädchen in Berührung gekommen oder zu geheimen Betrachtungen angeregt worden, die ihn auf diesen Anblick vorbereitet hätten. Und er sah sich nun ohne jede vorhergegangene Ahnung oder Vermittlung beinahe dem Äußersten gegenüber. Aber die Gedanken an diese verborgenen Dinge mochten ihm selbst unbewusst in seinem Innersten geschlummert haben, gleichsam auf seine Gelegenheit lauernd, bei der sie mit einer durch die unnatürlich lange Unterdrückung verdoppelten Wucht losbrechen konnten. Schon während seines Verkehrs mit Olga Clermont und während ihrer oft stundenlangen Beisammenseins hatten sie sich zu regen begonnen und nur seine damals noch viel größere Unbeholfenheit und vor allem die Empfindung von etwas Fremdem und Trennendem, die trotz inniger Verehrung das Mädchen doch hoch über ihn erhob, brachten es mit sich, dass diese Gedanken erstarben, bevor er sie noch zu bemerken und zu erkennen vermochte. Hier doch fehlten solche Hemmungen. Hier gab es keine unsichtbaren Hände, die ihn zurückdrängten, wenn er näher treten wollte, und so kam es, dass seine Verstörtheit nur von kurzer Dauer war und dass er seine Augen zunächst nur mit flüchtigen, vor sich selbst erschreckenden Blicken zu der Gestalt der Tänzerin aufschlug, auch noch bevor das Fräulein Kranzler ihn so nachdrücklich dazu aufforderte. Ihr spöttischer Zuruf aber riss die letzten Reste seiner Befangenheit aus ihm heraus. Er fühlte sich in diesem Kreis so unendlich wohl und glücklich, er hatte sich darin durch sein eigenes Können Geltung verschafft und wollte dadurch, dass er sich vielleicht lächerlich machte, das Errungene nicht wieder verlieren. Alle diese Empfindungen zusammengenommen bewirkten es, dass er sich seiner Erregung immer rückhaltloser hingab, dass seine Blicke immer brennender und gieriger an der Tanzenden hingen, an den Beinen, die bis über das Knie unter dem Kleid hervorglitten und wieder verschwanden, bevor er sie den letzten Reiz des Verborgenen verloren, und an der uneingeengten Brust, die von der Heftigkeit der Bewegungen zitterte und bebte. So wurde ihm das, was er vor wenigen Stunden noch nicht ahnte, zu einer glühenden, verzehrenden Lust, und die Kleine musste es fühlen, denn sie lachte und nickte ihm während ihres Tanzens zu, und ihr Blick schien ihm zuzuflüstern, dass alles nur für ihn geschehe, nur ihm allein bestimmt sei. »Nur alsdann«, meinte das Fräulein Kranzler befriedigt. »Was sagst dazu? Haben's sowas schon gesehen?« »Nein, nie, noch nie, wirklich.« »Das glaub ich«, lachte sie, aber sie war doch gutmütig genug, ihre Stimme zu dämpfen, während sie sich zum Professor Sobota hinüberneigte. »Bei seinen zwei Schwestern wird es anders gewohnt sein.« Der Tanz war zu Ende, und jetzt stimmte Walter in den lärmenden Beifall mit einer viel lauteren und aufrichtigeren Begeisterung ein, als zuvor nach den Vorträgen der Übrigen, die er in ihrem eigentlichen Sinn ja doch nicht recht verstanden und nur aus seiner überströmten Heiterkeit heraus belacht hatte. Das Mädel warf sich heftig und stoßweise atmend neben ihn auf das Sofa und stürzte ein Glas Wein in sich hinein. »Gott sei Dank, dass sie überstanden ist. Und wie hat's Ihnen gefallen, Herr Ortlieb?« »Oh, gut, sehr gut.« »Und was hat Ihnen besser gefallen, der Gesang oder das Tanzen?« »Beides, Fräulein.« »Jetzt sind Sie nicht aufrichtig, Herr Ortlieb«, rief das Fräulein Kranzler dazwischen, die in der Dinge nicht leicht zu täuschen war. Und Walter geriet durch den unbarmherzigen Blick, den sie ihm dabei zuwarf, in leise Verlegenheit. »Ja, der Gesang war ja wohl auch nicht die Hauptsache.« »Allerdings«, bestätigte Professor Sobota unter allgemeinem Gelächter. »Sie dürfen schon sagen, dass Ihnen die Haxerl von der Resi gefallen haben«, ermunterte das Fräulein Kranzler ihren Schützling. »Das zeigt nur, dass Sie einen sehr guten Geschmack haben.« »Ich habe so einen Tanz wirklich noch nie gesehen«, gestand Walter vorsichtig, und seine Nachbarin blinzelte ihn mit drolliger Verschämtheit von der Seite an. »Ist's wahr? Jesus, Jesus«, unterbrach die Kranzler ungeduldig. »Kinder, hört's auf mit der Fadigkeit, ein Kompliment. Zu sowas sind wir doch nicht da. Überhaupt, was ist denn das für ein Modi? Jetzt sitzt schon halber den Nachmittag beieinander und seid's noch alle bei per se. Das ist doch kein Kürzig.« Und die Meinung der Übrigen anrufen. »Na, hab ich nicht recht, meine Herrschaften?« »Gewiss, wie immer.« »Sehr richtig.« »Na ja, weil's wahr ist. Der Reser ist einmal von Herrn Ortlieb bestimmt. Gefallen tut's ihm eher, und er scheint ja auch grad nicht unsympathisch zu sein. Geh, Reserl, geh hör auf. Na, nur kein Genierer. Alstern, ich schlag vor, die zwei müssen Bruderschaft machen miteinander.« Jawohl. »Bravo, aber Mitzel«, versuchte die kleine Blonde zu widersprechen. »Wer weiß, ist's denn Herrn Ortlieb recht? Der weiß noch gar nicht, was das überhaupt ist. Wetten?« Professor Swoboda hob würdig und zurückweisend die Hand. »Nun, ich will ja unserem jungen Freund eine gewisse Weltfremdheit nicht absprechen. Übrigens, Gottlob, dass es solche Menschen noch gibt. In diesem Punkte dürftest du ihn aber doch etwas überschätzen, mein liebes Kind.« »Nun, sagen Sie es, Herr Ortlieb, wenn Sie es wissen.« Jetzt wurde Walter doch ein wenig unsicher. »Ach, Bruderschaft ist doch wohl, wenn man einander du sagt.« Und das Fräulein Kranzler schlug in scheinbarem Erstaunen die Hände zusammen. »Gewass nicht sagen, hören's auf!« Sie lehnte sich mit beiden Armen auf den Tisch und starrte ihn forschend an. »Na, und wie macht man dann Bruderschaft?« Er sah Hilfesuchen von einem zum anderen, aber alle hüllten sich in abweisendes Schweigen und hofften, er würde zur Abwechslung und doch auch unfreiwillig zur Heiterkeit beitragen. Da sagte er endlich zögernd, »Ja, wahrscheinlich, indem man du zueinander sagt.« Das Fräulein Kranzler blickte triumphierend im Kreis herum. »Na, was habe ich gesagt, meine Herrschaften? Habe ich nicht recht gehabt?« Und dann fuhr sie ihn scheinbar entrüstet an. »Herr, Sie stellen sich das ein bisschen zu einfach vor. Der Mensch, ich tu kein Hund, kein Kanari, dass mir nix dir nix du sagen darf. Da gehört doch gewisse Feierlichkeit dazu. Walter, der nach einigen Augenblicken der Ratlosigkeit wieder ganz in dem Gefühl seiner fröhlichen, glückseligen Zufriedenheit versank, nahm jetzt das Spiel von der heiteren Seite. Ja, dann weiß ich wirklich nicht. Darf ich mir vielleicht Ihre freundliche Unterstützung erbitten? Na, dass Sie es wenigstens einsehen. Sie schüttelte wie in nachträglicher Wunderung den Kopf. Meiner Sö, der reine Leapur. Und während sie sich aus ihrer vorgeneigten Stellung aufrichtete und den Zeigefinger der rechten Hand erhob. Alsdann, passen's auf, zerscht. Aber sie unterbrach sich gleich wieder. Ah was, der Mensch lehrt alles am geschwindesten, wenn er sieht. Geh her, Maxl, mach mir's in Herrn Ortlieb vor. Der Oberleutnant wollte erschreckt zurückweichen. Aber Mitzl, wir haben ja schon längst Bruderschaft getrunken. Ich bitte Gage, tu dir nix an. Es ist ja doch nur so wegen... Sie suchte eine Zeit lang das richtige Wort. Wegen Anschauungsunterricht, damit sie der Herr Ortlieb leichter tut. Alsdann, geh her, geschwind. Ihr Freund wusste, dass sie von einem einmal gefassten Vorsatz nicht abzubringen waren und fügte sich seufzend in sein Schicksal. Also, in Gottes Namen, ich betrachte mich als Opfer der Wissenschaft. Sie ergriffen ihre Gläser, die der Herr von Hübel mittlerweile gefüllt hatte, führten sie mit ineinander verschränkten Armen an den Mund und tranken sie aus. Haben's aufgepasst, wie man das macht? Oh ja, das kann doch nicht so schwer sein. Das ist aber noch nicht alles. Die Hauptsache kommt erst. Sing's so. Und nun küsste das Fräulein Kranzl den Oberleutnant schnalzend auf den Mund, nahm seine Hand und schüttelte sie mit lebhaftem Schwung. So da, servus Bruder. Professor Swoboda, Fräulein Ernestine und der Herr von Hübler bejubelten den Vorgang wie irgendeine andere künstlerische Darbietung des Nachmittags. Bravo, bravo, ausgezeichnet. Und das Fräulein Kranzler warf Walter einen herausfordernden Blick zu. Na, werden Sie es treffen? Er sah seine Nachbarin leicht errötend an. Ja, mein Gott, aber wer weiß, ob es dem Fräulein angenehm ist. Marian Josef! Die Kranzler schlug sich mit der Hand klatschend vor die Stirn. Jetzt fangt er wieder damit an. Das nämlich hatte die Riese gerade vorhin gesagt. Kinder, seid es blöd. Das hast du eh schon so viel, als das an jeden von euch recht ist. Wie lang wird's denn nur so umeinander zackseln? Jetzt geht's dir die Geschichte schon mehr an. Das Fräulein Riesal schenkt ihr eigenes und das Glas ihres Nachbarn voll. Kommens, Herr Ortlieb. Meinte sie gutmütig. Es nutzt nix. Früher haben wir doch keine Ruhe. Sie schlangen in der gleichen Weise die Arme ineinander, wobei Walter freilich einen Teil seines Weines verschüttete und leerten die Gläser bis auf die Neige. Und als er dann unschlüssig stehen blieb, nahm sie kurz entschlossen seinen Kopf in beide Hände, zog ihn zu sich herüber und küsste ihn unter allgemeinem Geschrei und Beifallsklatschen auf den Mund. Na Gott sei Dank, rief das Fräulein Kranzler. Jetzt habt ihr es überstanden. Das war das erste Mal, dass wir einen Madlerbussel gekriegt haben, Herr Ortlieb, gönn's? Nichts Persönliches, wenn ich bitten darf, Mitzi, schrie der Professor Swoboda dazwischen, auf ihre eigenen Worte anspielend, mit denen sie vorhin seine Rede unterbrochen hatte. Ist das auch schon was Persönliches? Sie wandte sich, ohne länger den Zwischenruf des Professors zu beachten, gleich wieder an Walter. Na, wie hat's geschmeckt? Er verfiel auf einen Augenblick in seine alte Unbeholfenheit. Ich weiß wirklich nicht. Kinder! Sie lachte kreischend auf und auch die übrigen stimmten in ihre lärmende Heiterkeit mit ein. Ja was ne, Riesel, jetzt gibst dem geschwind nur Bussel, aber weniger gründlicher, wenn ich bitten darf, damit er endlich draufkommt, wie die Geschichte eigentlich ist. Der Kleinen begann die Sache nun selbst Spaß zu machen. Übrigens hatte der Herr Ortlieb ein ganz liebes, gutes Gesicht mit ein paar hübschen, treuherzigen Augen und dass er ein Krüppel war, konnte man, solange er saß, nicht sehen. So zog sie ihn wieder zu sich herüber und küsste ihn noch einmal, während sie dabei ihren und seinen Kopf brummend hin und her bewegte. So ist recht. So lass es mir gefallen. Kapiert ihr die Geschichte jetzt schon besser? Na, für'n Anfang tut es grad. Meinte die Riesel und ließ Walter endlich los. Tröst dich, es wird schon noch werden. Nur nicht nachlassen. Auch der Professor nickte den beiden jungen Leuten väterlich wohlwollend zu. Übung macht den Meister. Das Küssen will gelernt sein, wie alles andere. glücklich, wem diese holde Lehrzeit noch bevorsteht. Von da an verlor sich Walter immer willenloser und trunkener in den wilden, taumelnden Wirbel, und die anderen, auf die der reichlich genossene Wein trotz ihrer vielfach erprobten Widerstandskraft langsam einzuwirken begann, wurden allmählich, ohne es recht zu wissen, mit hineingezogen. Das Fräulein Kranzler saß mit gelöstem Haar und halboffener Bluse weit in ihren Sessel zurückgelehnt und sang mit schriller Stimme die unglaublichsten Lieder, zu denen der Herr von Hübler eine nicht mehr ganz richtige und taktfeste Begleitung lieferte. Der Professor Swoboda vergaß vollständig seiner Würde als ehemaliger Tragödie- und Hofschauspieler und gab Dinge zum Besten, mit denen verglichen seine früheren, immerhin schon recht kräftigen Vorträge die reinen Fiebelverse waren. Und seine Schülerin, die dunkelhaarige Ernestine, schloss sich ihm in durchaus würdiger Weise an, wobei sie sich allerdings die steigende Urteilslosigkeit der Gesellschaft zunutze machte und zwischen die frechsten Zoten zu ihrer eigenen Rührung und Erbauung Bruchstücke aus verschiedenen klassischen Monologen einschmuggelte. Aber auch Walter musste wieder singen, und obwohl er jetzt oft genug daneben griff und die Herrschaft über seine ohnehin schwache Stimme immer mehr und mehr verlor, waren der Beifall und die Begeisterung, die er weckte, womöglich noch lauter und lebhafter als in ersten Nachmittagsstunden. »Ich muss einen Kranz haben«, schrie Fräulein Mitzi. »Ein Lorbeerkranz. Gehen an sein Blumengeschäft und holen Sie einen Lorbeerkranz, Herr von Hübler. Ich muss einen Kranz haben. Wir dürfen uns nicht lumpen lassen.« Und nur den Vorstellungen des Oberleutnants, der noch der nüchternste von allen war und die begreiflich zu machen suchte, dass der Blumenladen heute am Sonntag geschlossen sei, gelang es endlich, sie von ihrem eigensinnig festgehaltenen Vorhaben abzubringen. »Aber ein Kranz muss er da haben«, erklärte sie, und bevor noch jemand wusste, was sie eigentlich wollte, sprang sie auf ihren Sessel und riss von dem Schirm der Hängelampe eine staubige Gewinde bunter Papierblumen herab. »So, da, der halt wenigstens länger wie ein echter. Kommen Sie, Herr Ortlieb, vorwärts, vorwärts. Riesal, du darfst schon nicht eifersüchtig sein, ich nehm dir nicht weg. Aber den Kranz muss ich ihm du selber aufsetzen. Wenn ich nicht war, nachher sitzt er heute nicht neben deiner, sondern unten bei seiner Frau Mutter und bei den Fräulein Schwestern und schimpft auf den Pahel, den wir da oben machen. Kommen Sie, Ortlieb, kommen's.« Diesmal wartete Walter nicht erst, bis seine Nachbarin aufstand, um ihn vorbeizulassen, sondern er zwängte sich zwischen dem Tisch und ihren Knien durch und ließ sich von dem Fräulein Kranzler das Papierblumengewinde aufs Haar drücken, während die anderen ihren Beifall nicht mehr durch Hände klatschen und Zurufe, sondern durch sinnloses Gegröle und Trampeln zu erkennen gaben. Und als er so geschmückt an seinen Platz zurückkehrte, empfing ihn die kleine Blonde mit weit geöffneten Armen, und nun konnte niemand unterscheiden, ob sie ihm auch noch den dritten Kuss so geben musste wie die beiden ersten oder ob sie jetzt schon von ihm selbst geküsst wurde. Dann fing er von neuem an, unermüdlich zu singen, obwohl ihm keiner mehr recht zuhörte, und es störte ihn auch nicht, dass das Fräulein Kranzler und der Herr Oberleutnant, ja sogar der dicke Professor Swoboda, entweder mitzusingen versuchten oder auch etwas ganz anderes dazwischen schrien, indes der Herr von Hübler sich bemühte, auf dem Piano irgendeine haarsträubend falsche Begleitung zusammenzuhämmern. Erst als er mit dem letzten Aufwand seiner Stimmmittel das schöne und gar treuige Lied vom Schweizer zu Straßburg auf der Schanz begann, der das Alphorn wohl anstimmen hörte und ins Vaterland hinüberschwimmen musste, brach aus Fräulein Ernestine das lang verhaltene, heulende Elend mit krampfhaften Schluchzen hervor. »Kinder, das ist so ergreifend«, jammerte sie in das gegen Mund und Nase gepresste Sacktuch hinein, und die Tränen rollten dabei aus den Augen. »Das halt die nicht aus, das halt die nicht aus.« Und während sie vom Sofa aufstand und teils infolge ihrer Rührung, teils infolge des reichlich genossenen Weins unsicher durchs Zimmer wankte, »Seid's nicht bös, Kinder, aber ich muss jetzt ein wenig allein sein.« An der Tür des Nebenraums blieb sie mit einem letzten Aufschluchz noch einmal stehen. »Geh, Hugo, komm mit.« Worauf der Herr von Hübler sich gehorsam vom Klavier erhob und mit ihr in das anstoßende Zimmer verschwand. Walter hatte durch den heftigen Schmerzensausbruch der dunkelhaarigen Nachbarin erschreckt sein Spiel unterbrochen. Mein Gott, dem Fräulein wird doch nicht unwohl werden. Seine Frage regte bei den Zurückgebliebenen brüllende Heiterkeit. Da brauchen Sie keine Angst haben, beruhigte das Fräulein Kranzler, die vor Lachen kaum sprechen konnte. Die Herr Verhübler wird schon helfen. Der ist nämlich ein Doktor, müssen Sie wissen. Dann setzte der Lärm aufs Neue ein und man merkte gar nicht, dass nun in dem wilden Durcheinander um zwei Stimmen weniger waren. Das Fräulein Kranzler und das Fräulein Resal sangen, der Professor Swoboda sang und Walter fingerte dazu auf seiner Laute irgendeine Begleitung. Und wenn ihm endlich vor Müdigkeit die Hand für eine Weile von den Seiten glitt, sangen sie auch ohne seine Begleitung weiter. Einstweilen versuchte er in ungeschickter Liebkosung seiner blonden Nachbarin den Arm um den Leib zu legen und war selig, dass sie sich ihm völlig überließ oder wohl gar ihr vor Trunkenheit glühendes Gesicht an seine Wange schmiegte. Zuletzt musste sich der Professor Swoboda ans Klavier begeben und so gut er es noch imstande war zum Tanz aufspielen. Das Fräulein Kranzler wirbelte mit ihrem Oberleutnant durch das Zimmer und fand noch immer Luft genug, um zeitweise in das Klavierspiel hineinzusingen, wenn gerade irgendeine bekannte Operettenweise an die Reihe kam. Und auch das Fräulein Ernestine, das einstweilen sichtlich getröstet wieder aufgetaucht war, drehte sich in den Armen des Herrn von Hübler herzhaft und hingebungsvoller herum, als es einer zukünftigen Tragödin eigentlich ziemte. Die Sessel, die gerade im Weg standen, wurden im Vorbeitanzen durch einen Fußtritt zur Seite geschleudert. Und weil das Fräulein Kranzler sah, dass Walter noch immer eng an seiner Nachbarin angeschmiegt saß, die sich übrigens gar nicht anders zu wünschen schien, schrie sie ihm im Vorbeiwalzen zu: Schauen Sie denn nicht, Sie werden die Resal doch nicht sitzen lassen. Da dachte er nicht mehr an sein Gebrechen. Er dachte nur mehr daran, dass ein junges, hübsches Mädel geküsst hatte und dass er ein Mann war, wie jeder andere. Und gleich darauf bewegte er sich, von den Armen der Kleinen geführt, mit kläglichen, unbeholfenen Sprüngen, mitten unter den übrigen. Aber sie waren alle in einer so wilden Raserei, dass es ihnen gar nicht einfiel, sich über ihn lustig zu machen. Sie lachten höchstens kurz auf, wenn sie seine armselige Gestalt im Vorbeitanzen mit einem halben Blick erhaschten. Und auch das Fräulein Resal selbst machte sich nichts aus der jämmerlichen Ungeschicklichkeit ihres Tänzers. Und wenn ihm sein Papierblumenkranz vom Kopfe glitt, dann hob sie ihn rasch auf und drückte ihn wieder zärtlich auf sein hellblondes Haar. Der Boden des Zimmers zitterte unter dem Gestampfe der drei Paare. Die Teller schlugen klirrend aneinander. Und unten in der ortliebschen Wohnstube mochten die Tassen auf der Kommode wohl noch lauter klirren und die Hänglampe über dem Tisch in noch heftigeren Schwingung geraten, als es sonst zu der Entrüstung der drei Frauen zu geschehen pflegte. An diesem Tage drängte die Inspektorin schon zu sehr früher Stunde zum Aufbruch aus dem Gärtnerhause, da Walter wegen seines Unwohlseins zum ersten Mal allein zu Hause geblieben war und dass er sich auf das Äußerste um sein Befinden sorgte. Sie sprach den Großeltern gegenüber unausgesetzt davon, dass sein Leiden sich einstweilen verschlimmert habe oder gar zu einer gefährlichen Krankheit ausgeartet sei, dass er am Ende dringender Hilfe bedürfte und nun allein und verlassen daheim liegen müsse, während sie selbst, wie sie es in übertriebener Selbstklage nannte, ihrem Vergnügen nachging. Die beiden alten Leute und die Töchter versuchten zwar, so gut sie konnten, ihr diese Gedanken auszureden, aber die beiden Mädchen waren selbst ein wenig beunruhigt und hatten schließlich gegen eine vorzeitige Rückfahrt nichts einzuwenden. Schon auf der Straße vor ihrem Hause klang ihnen der wüste Lärm aus der kranzlerischen Wohnung durch die geöffneten Fenster entgegen und ihre Empörung darüber wurde durch die Sorge um den Sohn und Bruder noch wesentlich gesteigert. »Es ist wirklich ein Skandal, wie sie diese Menschen benehmen«, meinte die Inspektorin auf der Stiege. Der arme Walter liegt da und leidet. Vielleicht die schrecklichsten Schmerzen und dabei muss man sich so einem Lärm gefallen lassen. Ich werde doch den Hausmeister hinaufschicken. Josephine gab mit der Zunge einen geringschätzig ungeduldigen Laut von sich. Ich bitte dich, Mutter, wie oft soll ich denn noch sagen, dass das gar keinen Sinn hat und dass du höchstens eine Grobheit einstecken musst? Du weißt doch, dass der Hausmeister von den Leuten bestochen ist und ihnen alles duldet. Es ist niederträchtig. Niederträchtig! Vielleicht könnte ich heute ausnahmsweise hinaufgehen, schlug Anna leise zögernd vor. Wenn man ihnen sagt, dass jemand bei uns krank ist und sie recht höflich ersucht. Bist du verrückt? Fuhr Josephine sie an. Auch noch hinaufgehen zu dem Gesindel und betteln, damit sie dich auslachen und dann weiter johlen und schreien. Auf was für Ideen du verfällst, ist doch wirklich unglaublich. Als sie vor der Wohnungstür angelangt waren und Anna die Glocke ziehen wollte, hielt sie die Mutter ängstlich davon ab. Nicht. Warum soll denn der Walter unsertwegen aufstehen? Wir haben ja doch die zweiten Schlüssel. Du hast sie in deine Tasche gesteckt. Josephine, sei so gut und sperr auf. Im Vorzimmer war der Lärm aus der oberen Wohnung wieder stärker und deutlicher vernehmbar. Es ist entsetzlich, seufzte die Inspektorin. Der arme Walter. Und während die beiden Mädchen ihre Schirme und Hüte ablegten, eilte sie, so wie sie war und ohne die Türen hinter sich zu schließen, ins Zimmer und weiter in das anstoßende Kabinett. Er ist nicht da, rief sie von dort und kam gleich darauf zurück. Vielleicht hat er sich ja in deine Kammer gelegt, meinte Anna. Da ist es doch ein wenig ruhiger als drin im Zimmer. Dabei öffnete sie die Tür zu dem neben der Küche liegenden, von der Mutter bewohnten Dienstbotenraum. Nein, hier ist er auch nicht. Um Gottes Willen! Frau Ortlieb griff sich mit beiden Händen an die Brust und ließ sich auf einen Sessel nieder. Wo kann er denn sein? Es wird doch nichts geschehen sein. Was soll ihm denn geschehen? Versuchte Josephine zu trösten, aber die Stimme wollte ihr vor Erregung beinahe versagen. Es kann ihn doch niemand weggetragen haben. Und dann durch ihren plötzlichen Einfall ein wenig erleichtert. Wahrscheinlich hat es hier nicht mehr ausgehalten und hat sich auf eine Bank in den Anlagen bei der Kirche gesetzt. Ja, wahrscheinlich, stimmte Anna ihr bei. Komm jetzt nur, Mutter, und zieh dich aus. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich werde dann in die Anlagen schauen und ihn holen. Und die alte Frau erhob sich mühselig und folgte den Mädchen in das Wohnzimmer, wo ihr Anna beim Ablegen des Hutes und der Überjacke behilflich war. Josephine öffnete einstweilen die beiden Fenster, die sie vor dem Weggehen sorgfältig geschlossen hatte, da möglicherweise ein Sturm kommen und Walter wegen seines Unwohlseins vergessen konnte, sie rechtzeitig zu versorgen. »Es ist furchtbar dunstig hier«, meinte sie tief aufatmend. »Aber dann wird der Lärm noch stärker zu hören sein«, sagte Anna schüchtern, und ihre Stimme war deutlich anzumerken, dass sie diese Befürchtung nicht ihretwegen aussprach. Das ist schon alles eins. Sollen wir vielleicht auch noch ersticken? Während Josephine das Nebenzimmer trat, um für alle die Hauskleider aus dem Kasten zu nehmen, schien sich das wilde Treiben im oberen Stockwerk allmählich zu beruhigen. Nicht ganz und nicht auf einmal, aber der grölende Gesang löste sich nach und nach in Gelächter und lauter Durcheinanderreden auf und auch das hämmernde Klavierspiel verstummte. Frau Ortlieb strich sich mit der Hand über die Stirn und setzte sich an den runden Mitteltisch. Gott sei Dank, endlich ein bisschen Ruhe. Aber wie lang? Höhnte die ältere Tochter aus dem Nebenraum, in dessen Anna vor der Mutter kniete, um ihr die Schuhe aufzuschnüren. In diesem Augenblick begann plötzlich, leise, aber deutlich erkennbar, das Geklimper einer Laute von oben herab zu klingen. Josephine, die mit den Kleidern auf den Arm eben wieder in der offenen Tür erschien, blieb, wie von einem unsichtbaren Griff gefasst, stehen. Anna ließ die Schuhriemen aus den Händen gleiten, richtete sich noch immer kniend aus ihrer gebückten Stellung ein wenig auf und starrte teilnahmlos vor sich ins Leere. »Jetzt spielt sogar jemand auf der Laute«, sagte sie ganz eintönig. Auch die alte Frau hatte verwundert aufgehorcht, und endlich meinte sie, sonderbar ruhig, als handle es sich um etwas durchaus Selbstverständliches. »Das ist ja doch der Walter.« Von Josephines Armen rutschten die Kleider herab. »Nein!« Sie schrie es gellend und voll Verzweiflung aus sich heraus. »Aber ich werde doch sein Spiel kennen«, verteidigte sich die Mutter mit kindischem Eigensinn. Die Sache an sich war so entsetzlich, so unfassbar, dass sie ihr noch gar nicht zu Bewusstsein kam. Für sie galt nur die einfache äußere Wahrnehmung. »Du bist wahnsinnig«, schrie Josephine noch einmal, wie um die eigene, immer unbarmherzigere, aufsteigende Erkenntnis zu übertäuben, und ihr Gesicht verzog sich in ohnmächtiger, hilflosester Angst. Da begann auch eine singende Stimme zu ihnen herabzudringen. heiser und ebenso leise wie das Lautenspiel, aber ebenso deutlich erkennbar. Frau Hartlieb stützte sich mit den Händen gegen den Tisch und erhob sich langsam, während sie dabei die ältere Tochter unausgesetzt ansah. Na, hab ich recht? Mutter! Anna kniete noch immer mit schlaff herabhängenden Armen auf dem Boden. Jesus Maria, wie kommt er denn hinauf? Und jetzt stürzte Josephine plötzlich und ohne vorher durch die geringste Bewegung ihre Absicht verraten zu haben, mit einem dumpfen, verwirkten Aufschrei aus der Stube und durch das Vorzimmer in das Stiegenhaus hinaus. Anna starrte ihr einen Augenblick regungslos und wie gelähmt nach. Josephine, Josephine, ich bitte dich, Josephine. Dann raffte sie sich auf und eilte hinter der Schwester her. Frau Hartlieb stand noch eine Weile zitternd an dem Tisch gelehnt. Endlich wankte auch sie aus dem Zimmer und folgte den beiden Mädchen mit leisen Wehrufen. Kinder, Kinder! Josephine war einstweilen über die Stiegen in das obere Stockwerk gejagt, wo sie mit wütender Kraft die Glocke an der kranzlerischen Tür zog. Der Lärm im Inneren der Wohnung hatte sich jetzt wieder auf das Äußerste gesteigert. Aber sie merkte es kaum, sie hörte nicht, dass Walters Spiel und Gesang verstummt war. Sie hörte das trunkene Gejohle, das Gestampf und das Klaviergehämmer nicht. Sie stand bebend und keuchend da und hielt die Hand auf der Klinke, um nur ja keinen Augenblick zu versäumen. Und weil die Tür nicht gleich geöffnet wurde, riss sie wieder zweimal nacheinander an der Glocke. »No, no, was ist denn? Wo brennt's denn?« rief die Witwe Kranzler, während sie endlich aufschloss. Und dann, mit ruhig vergnügtem Erstaunen, »Jesus, na, die Fräulein Hartlieb, na sowas!« Das Mädchen hatte die Fäuste wie zum Schlagen geballt. »Wo ist mein Bruder? Mein Bruder ist bei Ihnen!« »Was fragen Sie denn, wenn Sie es eh wissen?« grinste die Alte mit unverkennbarer Befriedigung. »Wie kommt mein Bruder zu Ihnen?« »Wahrscheinlich auf seinen anderthalben Fies?« Frau Kranzler, die jetzt die Stunde der Abrechnung kommen sah, stemmte herausfordernd die Arme in die Hüften und stellte sich breitspurig in die offene Tür. Aber nun war es mit Josephines Beherrschung zu Ende. »Lassen Sie mich hinein! Sie unverschämtes Weibsbild!« Damit versetzte sie, bevor Anna, die mittlerweile nachgekommen war, sie daran hindern konnte, der Frau einen Stoß gegen die Brust, dass sie ein paar Schritte zurücktaumelte, und sprang auf die Zimmertür los, hinter der das wilde, alles übertönende Lärmen ungehemmt weiter tobte. Frau Kranzler, die sich rasch wieder gefasst hatte, wollte ihr nachstürzen. »Sie hat mich gestessen! Sie hat mich gestessen! Die Beißgurm! Die Zartiere! Die Kanäle! Die!« Nur mit Mühe konnte Anna sie zurückhalten. »Frau Kranzler, ich bitte Sie um Gottes Willen!« Das wütende Weib wehrte sich stoßen und treten gegen die Umklammerung. »Auslassen, sag ich! Auslassen, sonst gibt's einmal her! Die Kanäle muss hinwehren!« »Um Gottes Willen, Frau Kranzler, es ist ja schon schrecklich genug!« Josephine hatte indessen die Zimmertür aufgerissen und starrte wie betäubt in das wüste Durcheinander. Ein Augenblick lang regte sich die unsinnige Hoffnung in ihr, alles sei doch nur eine Täuschung gewesen und Walter könne sich nicht bei diesem Menschen befinden. Und solange diese Hoffnung flackerte, solange blieb sie stumm und regungslos stehen. Nur ihre Blicke irrten hilflos suchend durch den ganzen Raum. Der Professor Swoboda trommelte so inbrünstig auf dem Klavier und die übrigen waren so in ihrem Taumel versunken, dass sie von den lärmenden Auftritt im Vorzimmer nichts gehört hatten. Ja, sie merkten auch jetzt noch nicht, dass jemand in der geöffneten Tür stand. Und da sah Josephine ihren Bruder, der sich mit kläglichen, widerwärtigen Sprüngen und mit unnatürlichen, gerötetem, fremden Gesicht in den Armen eines Mädchens drehte. »Walter!« Vor dem entsetzlich wehklagenden, schneidenden Laut verstummte der Lärm mit einem Mal. Dem Professor Swoboda fielen die Hände förmlich von den Tasten und die Bewegungen der Tanzenden brachen so plötzlich ab, dass sie in der Luft zu erstarren schienen. Die Paare konnten sich nicht gleich voneinander lösen, sie wendeten nur die Köpfe voll Schrecken nach jener Richtung, aus der die jammernde, beinahe unmenschliche Stimme gekommen war. Walter allein wankte von seiner Tänzerin weg und stierte die Schwester an wie ein Gespenst, während er die Lippen lautlos bewegte und sich mit dem Rücken gegen den Tisch lehnte. Das Fräulein Granzler war die Erste, die wieder ihre Fassung fand. Uiegerl, die Fräulein Schwester! Gleichzeitig hörte man im Vorzimmer das wüste Geschrei der Alten, die sich noch immer von Anna loszumachen suchte und durch die offene Tür jetzt auch die anderen anrief. Sie hat mich gestessen, das lasse ich mir nicht gefallen. Komm aus, Herr Mietzl. Gehen's, Herr Professor. Flüsterte das Fräulein Granzler ihrem verehrten Lehrer zu, der noch immer vor dem Klavier saß. Ich bitte ihn, sind so gut. Gehen's aus und beruhigen's mir Frau Mama. Und schauen's, dass nicht auch noch einer kommt, sonst ist die Rafferei vierte. Und der gewesene Hofschauspieler, dem das Leben schon so manche sonderbare Rolle zugewiesen haben mochte, übernahm willig und geduldig auch diese. Sobald sich die Tür hinter ihm geschlossen hatte, atmete das Fräulein Granzl erleichtert auf, da die bevorstehenden Kämpfe nun doch auf zwei getrennte Schauplätze beschränkt und einfacher auszutragen waren. Aber als sie das kümmerliche, wild verzweifelte Mädchen vor sich stehen sah und ihr gegenüber den ganz gelähmten, willenlosen Krüppel, konnte sie durchaus keine Genugtuung darüber empfinden, dass es ihr gelungen war, ihn zur Teilnahme an ihrer Gesellschaft bewogen zu haben. Im Gegenteil, sie wünschte, er sehe sie jetzt so wie immer unten bei den drei Frauen. Die übrigen zogen sich in den Hintergrund zurück und warteten. Die Mädchen, trotz ihrer Trunkenheit ein wenig ängstlich, die Herren mehr neugierig als belustigt die weitere Entwicklung der Dinge ab. Das Fräulein Granzler ging auf Josephine zu, die einen Schritt näher ins Zimmer gekommen und dort wieder stehen geblieben war, und versuchte ihr begütigend die Hand auf den Arm zu legen. Sie müssen schon entschuldigen, Fräulein. Aber das Mädchen entriss sich ihrer Berührung mit einem abschüttelnden Ruck. Lassen Sie mich gehen. Und während die Granzler sich achselzuckend abkehrte, an den Bruder gewendet. Walter, wie kommst du daher? Der arme Krüppel brachte kein Wort über die Lippen. Sein glücklicher Rausch war verflogen und zu dem Entsetzen über das plötzliche Erscheinen der Schwester gesellte sich jetzt noch eine hässliche, bis in die Kehle aufsteigende Übelkeit und ein heftiger Schwindel, der den Boden unter seinen Füßen schwanken ließ. Ich hab mir erlaubt, ihn einzuladen, antwortete das Fräulein Granzler statt seiner. Sie haben ihn verführt, oh Gottel. Die Granzler lachte fröhlich auf. Haben Sie was gemerkt davon, Herr Ortlieb? Sie können sich schämen, alle zusammen, zischte Josephine. Jetzt komm, Walter, oder willst du vielleicht auch noch hier bleiben? Und als ihre Aufforderung nicht gleich folgte, wahrscheinlich, weil er ohne Stütze nicht recht gehen konnte, oder vielleicht, weil er auch gar nicht verstand, was sie wollte, fasste sie ihn an der Hand und zerrte ihn hinter sich her. Das Fräulein Granzler hatte sich als Zuschauerin zu den anderen gesellt und lehnte mit dem Rücken am Klavier. Der arme Bur, der. Und wie nun Walter hinter seiner Schwester der Tür zustolperte, huschte seine kleine, blonde Freundin ihm plötzlich nach und hängte ihm die Laute, die auf dem Sofa liegen geblieben war, über den Arm. Jetzt hätten Sie gleich einen Krampfen vergessen, Herr Ortlieb. Sie dachte nicht mehr daran, dass sie vor kurzem Bruderschaft mit ihm getrunken hatte. Dann schloss sich die Zimmertür hinter den Geschwistern, ohne dass jemand ihnen nachfolgte. Im Vorraum beschäftigte sich Anna mit ihrer Mutter, die nach atemringend und beide Hände gegen die Brust gepresst auf einem Sessel saß. Die alte Granzler war einstweilen von Professor Sobota in die Küche gedrängt worden und man hörte, wie er dort auf das noch immer wütende Weib einsprach. Der Mutter ist sehr schlecht geworden, klagte Anna. Wie sie uns nachgekommen ist, hat sich die Frau Granzler gleich auf sie stürzen wollen und da ist sie so furchtbar erschrocken. Josephine drückte einen Augenblick die linke Hand gegen die Stirn. Bring die Mutter hinunter. Ich muss den Walter führen. Ich glaube... Sie verzerrte die Lippen in aufsteigendem Ekel. Er ist betrunken. Frau Ortlieb richtete sich von der jüngeren Tochter unterstützt langsam auf. Josephine hatte einstweilen die Ausgangstür geöffnet, aber gerade als sie alle das dunkle Vorzimmer verlassen wollten, drängte die Witwe Granzler den Professor hinter sich her schleifend aus der Küche heraus. Sie werden noch von mir hören, das sage ich Ihnen. Passen Sie nur auf. Die Inspektorin drehte sich noch einmal nach ihr um und drückte wieder beide Hände gegen die schwer keuchende Brust, wie um ihren Worten herauszuhelfen. Schweigen Sie, Sie sind eine ganz gemeine Kupplerin. Die Alte wollte sich mit erhobenen Fäusten auf sie werfen. Was haben Sie gesagt? Ach, Koberin haben Sie geheißen. Aber der Professor hing mit dem Aufgebot seiner ganzen Kräfte an ihr. Hören Sie doch endlich auf, lassen Sie die Leute ruhig gehen. Sie hat mir Kobering hassen und die Tochter hat mich gestessen. Diese Hirnbeleidigung und Körperverletzung. Ich bin eine anständige Witfrau. Das brauchen wir nicht gefallen lassen. Ich geh zu Gericht. Die müssen eingesperrt werden. Draußen auf dem Flur standen durch den Lärm und das Geschrei angelockt, zur Pein der beiden Mädchen die Inhaber der Nachbarwohnungen erwartungsvoll versammelt. Und auch der Hausbesorger war aus seinem Erdgeschoss befindlichen Wohnung herausgestiegen. Allerdings weniger, um Kraft seiner Obliegenheit wieder Ruhe und Ordnung herzustellen, als vielmehr, um nichts von dem belustigenden Spektakel zu versäumen. »Jetzt kommen's«, flüsterten einzelne Stimmen. »Passen Sie auf! Richtig sahen Sie's. Die Alte und die zwei Jungen. Und der Bub ist auch dabei, meiner Söhne. Und aufputzt dieser, wie ein Pfingstuchs.« »Wegen dem ist ja doch der ganze Wirbel angegangen«, erklärte einer schon etwas lauter. »Weil er zu der Trarei bei den Kranzlerschen Lauf ist.« »Hören Sie auf, der Grippe!« »Hören Sie, Josef, der Bub ist ja besoffen«, schrie jetzt eine ganz laute Stimme. »Er kann ja gar nicht mehr gehen.« »Mir scheint, die Alte hat einen Rausch. Die muss ja geführt werden. Na sowas. Eine besoffene Grippe und eine besoffene alte Frau«, äußerte der Hausmeister missbilligend. »Was Grauslicheres kann es ja schon gar nicht mehr geben. Und so leid, wollen sie nur über die anderen beschweren? Das ist schon das Richtige.« Anna hätte die Mutter am liebsten stehen lassen und wäre vor den hämischen Reden der Leute geflohen, wie ein gehetzter Hund. Aber die Inspektorin war nicht fähig, auch nur einen Schritt allein zu machen. Und so musste sie die alte Frau langsam über den ganzen Gang bis zum Stiegenhaus schleppen. Auch Josephine, die vor Scham nicht wusste, wohin sie schauen sollte, kam mit dem Bruder nicht rascher vorwärts. Nur als sie durch die Bemerkung vom Pfingstochsen aufmerksam gemacht, den Papierblumenkranz entdeckte, den Walter noch immer auf den Haaren trug, übermannte sie die Verzweiflung so weit, dass sie ihm das staubige, missfarbene Gewinde vom Kopf riss und zu Boden warf. Endlich erreichten sie das Stiegenhaus, das sie den Blicken der neugierigen, schadenfrohen Hausbewohner entzog. Und zwar sehr zur richtigen Zeit, denn mittlerweile war es der Witwe Kranzler gelungen, sich vom Professor Sobota zu befreien. Und nun erschien sie unter den versammelten Nachbarn, denen sie sogleich ihr Leid zu klagen und den Fall nach ihrer Weise auseinanderzusetzen begann. »Das ist doch wirklich unerhört. Da ist mir nur der gute Kerl und lädt den jungen Menschen ein, dass er da einmal erfreut hat. Und nicht, ob ich nur daheim bei den drei alten Biskuren hocken muss. Und jetzt? Das hat man von so einer Gurtigkeit. Weil er sich von unseren Weinen Rausch ansauft, muss man sich solche Gemeinheiten gefallen lassen. A Kobrin habe ich die alte geheißen. Habt ihr sowas gehört? A Kobrin. Mich, die Frau Kranzler, a unbeschuldene, ehrliche Frau. Das müssen Sie mir doch bezeigen, meine Herrschaften. Und die Tochter des Rahmfisch, des Grumpe, der Zordiere, hat mich gestessen. Mit beiden Händen hat mich gestessen. Wenn ich mich nicht gerade noch beim Gasometer da fahren, fliege ich hin und kann mir das Kreuz brechen auch noch. Das ist doch wirklich unerhört. Nur sie nichts fallen lassen, Frau Kanzler, hetzte irgendwie. Nur sie nichts fallen lassen. »Recht haben's!« Und die Alte stürmte bis zum Stiegenabsatz vor und schrie den Verschwindenden nach. »Es wird's nur von mir hören! Beim Gericht zeigen wir sie wieder! Es wird's nur von mir hören!« Anna hatte mit der Mutter endlich das untere Stockwerk erreicht und Josephine folgte ihr nach. Und so wie sie den Bruder von Stufe zu Stufe in der Hand hinter sich herzog, so schleifte er die Laute am schlaff herabhängenden Band nach sich. Und von Stufe zu Stufe schlug sie mit wimmerndem Widerhall auf den Stein auf. Aber auch hier unten waren auf dem Gange die meisten Nachbarn versammelt. Und noch einmal mussten sie unter Hohn und Spottreden ihren Leidensweg wiederholen. Wie oben, bevor sich die Wohnungstür hinter ihnen schloss. Jetzt waren die Mädchen mit ihrer Kraft zu Ende. Josephine ließ Walter los und schlug die Hände vors Gesicht. Diese Schande! Diese Schande!« Und auch Anna dachte nicht mehr daran, dass sie die Mutter stützen musste und begann jämmerlich zu weinen. Oh mein Gott, ich werde mich ja gar nicht mehr aus der Wohnung heraustrauen!« Plötzlich schrie sie auf. »Um Gottes Willen, die Mutter!« Und fing die alte Frau, die eben zu Boden sinken wollte, noch im letzten Augenblick mit beiden Armen auf. »Bring die Mutter zu Bett!« rief ihr Josephine zu und ließ sich dann selbst wieder an den Bruder wenden. »Und du schau, dass du in dein Zimmer kommst und dein Rausch ausschlafst! Du Pfui Teufel!« Sie spuckte vor ihm aus. Walter schien sie gar nicht zu hören. Er lehnte mit geschlossenen Augen an der Wand und hielt die Laute noch immer in der schlaff herabhängenden Rechten. Und sogar in dem ungewissen, düsteren Licht des Vorraumes konnte man sehen, dass sein Gesicht sehr bleich, ja beinahe grünlich gefärbt war. Da riss ihm die Schwester in aufwallender Wut die Laute des Fräulein Clemons aus der Hand und schmetterte sie in einen Winkel, dass die Saiten knallend zersprangen und das Holz zerbarst. »Mit dir hat das ganze Unglück angefangen«, knirschte sie und schleppte den halb Bewusstlosen weiter ins Zimmer hinein. Als sie nach einer Weile zurückkam und sich nach dem Befinden der Mutter erkundigen wollte, trat ihr Anna eben aus der Dienstbotenkammer entgegen. »Wie geht es der Mutter?« »Ich glaube sehr schlecht. Sie weiß gar nichts von sich und kann kaum atmen.« »Dann wirst du den Doktor holen müssen«, bestimmte Josephine, und indem sie die Arme ausstreckte und die gespreizten mageren Finger langsam zusammenkrallte, als habe sie den Hals eines gehassten Feindes zwischen den Händen. »Jetzt weiß ich, wie einem zumut sein muss, wie man einen Menschen umbringen will.« In der oberen Wohnung aber hielt der Professor Swoboda, während zwischen dem Fräulein Kranzler und ihrer Mutter in der Küche noch eine letzte Auseinandersetzung stattfand, seinen zwei Schülerinnen und den beiden jungen Herren einen fachlichen Vortrag. »Haben Sie den Schrei gehört, meine Herrschaften, den das Mädchen bei dem plötzlichen Anblick ihres Bruders ausgestoßen hat? Sehen Sie, das war echte, erschütternde Tragik. Das war ein Ton, der ihm das ganze Leben lang in den Ohren nachgeht. Wenn du so etwas zustande bringst, Ernestine, dann ist dein Glück gemacht. Dieser Schrei allein ist eine Gage von 20.000 Kronen wert.« Ende des vierten Kapitels. Gelesen von Scheikmar.